Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Devon im Südwesten Englands, an einem kalten Februarabend. Genauer gesagt befinden wir uns in Dartmoor. Und zwar genau in der Gegend, in der sich vor über 100 Jahren auch Sir Arthur Conan Doyle hat herumkutschieren lassen. So wie der Einspänner uns jetzt auf einem schmalen Kiesweg durch einen unheimlich wirkenden Wald transportiert, war hier im Frühjahr 1901 auch der Erfinder des berühmtesten Privatdetektivs aller Zeiten unterwegs. Für Conan Doyle ging es damals um die Recherchen zu seinem neuesten Roman. In Der Hund der Baskervilles sollte Sherlock Holmes sein mit Abstand bekanntestes Abenteuer erleben. Jetzt, gut 100 Jahre später, haben wir uns selbst auf den Weg gemacht, um auf den Spuren des berüchtigten Hundes zu wandeln. So viel sei schon jetzt verraten. Das, was wir auf dieser Reise nach Dartmoor erleben werden, wird uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Und was eigentlich nur eingefleischte Sherlock-Holmes-Fans wissen? Ohne die Hilfe eines guten Freundes wäre Arthur Conan Doyle gar nicht erst auf die Idee gekommen, die Legende vom Hund der Baskervilles überhaupt in einem Buch zu verarbeiten. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Blenden wir erst einmal noch etwas weiter in die Vergangenheit zurück, und zwar bis 1859, in das Jahr, in dem Arthur Conan Doyle in der schottischen Hauptstadt Edinburgh zur Welt kommt. In seiner Autobiografie schreibt er später: Geboren wurde ich am 22. Mai 1859 am Picardy Place in Edinburgh, in einer Gegend, in der sich einst eine Kolonie französischer Hugenotten niedergelassen hatte. Mein Vater Charles Doyle war der jüngste Sohn von John Doyle. John Doyle war ungefähr 1815 aus Dublin zugezogen und hatte sich zwischen 1825 und 1850 in London einen Ruf als herausragender politischer Karikaturist erworben. Er starb 1868. Jeder seiner vier Söhne hatte etwas von seinem künstlerischen Talent geerbt, so auch mein Vater. 1855 heiratete er meine Mutter, Mary Foley. Beide wohnten bei meiner Großmutter. Sie lebten ziemlich bescheiden, denn das Einkommen meines Vaters, der als Angestellter im öffentlichen Dienst arbeitete, betrug nur 240 Pfund im Jahr. Das versuchte er mit ein wenig Malerei aufzubessern. Er hatte keine großen künstlerischen Ambitionen und wurde auch nie besonders gefördert. Seine Bilder brachten der Familie nie viel ein. Edinburgh ist voll von Aquarellen, die er einfach so verschenkt hat. Es ist nach wie vor ein unerfüllter Plan von mir, so viele seiner Gemälde wie möglich zusammenzutragen und in London eine Charles-Doyle-Ausstellung zu arrangieren. Die Kritiker wären garantiert überrascht, wenn sie sehen könnten, was für ein großer und origineller Künstler er war. Meiner Meinung nach der größte Künstler in der ganzen Familie. Arthurs Erinnerung an den Vater, er selbst ist das zweite von insgesamt 10 Kindern, klingt im Nachhinein sehr beschönigend. Vor allem, wenn man weiß, dass Charles Doyle beruflich alles andere als erfolgreich ist. Anstatt, wie seine drei Brüder, Karriere als Künstler zu machen, landet er als Vermessungstechniker im schottischen Bauamt. Schon bald wird Charles Doyle, Abkömmling einer irisch-katholischen Familie, zum Alkoholiker. Darum wendet sich Arthur, der Sohn, der Mutter zu. Dementsprechend stark wird er durch Mary Doyle geprägt. Dazu der Conan Doyle Biograf Andrew Lycett. His mother Mary, she rejected the Irish background that she had. She also rejected her Catholicism and she converted to the Anglican religion. Seine Mutter Mary lehnte ihre eigenen irischen Wurzeln ab, genauso wie den katholischen Glauben, den sie für viel zu fanatisch hielt. Stattdessen trat sie zur anglikanischen Kirche über. Sie wollte ihrem Sohn Arthur andere Werte vermitteln. Sie war sehr frankophil eingestellt und war eine große Anhängerin mittelalterlicher Heldengeschichten. Diese Begeisterung vermittelte sie auch ihrem Sohn, als dieser noch sehr jung war. Sie erzählte ihm viele Abenteuergeschichten. Diese waren insofern sehr wichtig, als sie ihm dabei halfen, schon früh die eigene Vorstellungskraft weiterzuentwickeln. Mutter Mary entpuppt sich als geborene Geschichtenerzählerin. Immer wieder liest sie dem kleinen Arthur aus spannenden Abenteuerbüchern vor und hilft diesem dadurch, den tristen Familienalltag zu verdrängen. Wir lebten in ziemlicher Armut. Meine Schwester Annette ging schon in sehr jungen Jahren als Kindermädchen nach Portugal und schickte alle ihre Einkünfte zu uns nach Hause. Meine jüngeren Schwestern Lottie und Connie machten dasselbe. Und auch ich half aus, so gut es eben ging. Trotzdem musste meine liebe Mutter immer noch arge Belastungen ertragen. Ich sagte oft zu ihr, »Wenn du einmal alt sein wirst, Mami, dann sollst du ein samtenes Kleid tragen und eine Brille mit Goldrand und bequem vor dem Kamin sitzen.« Gott sei Dank ist es später tatsächlich so weit gekommen. Mein Vater, fürchte ich, war ihr kaum eine Hilfe. Seine Gedanken waren immer woanders und für die Realitäten des Lebens hatte er eigentlich nie etwas übrig. Bevor Arthur 10 Jahre alt ist, ist die Familie innerhalb Edinburghs schon ein halbes Dutzend Mal umgezogen. Charles, der Vater, verfällt allmählich dem Alkohol und wird dadurch immer unberechenbarer. Darum fließen die Gehaltszahlungen vom Vermessungsamt nur unregelmäßig. Arthurs Onkel väterlicherseits wollen nicht länger mit ansehen, wie sehr dessen Erziehung und auch die Schulbildung unter den Alkoholeskapaden des Vaters ihres Bruders zu leiden haben. It was decided in the family, the Doyle family, that young Arthur, who was an intelligent young boy. Also beschloss der väterliche Zweig der Familie, ihn auf eine sehr angesehene Jesuitenschule in Stonyhurst in Lancashire zu schicken. Die Zeit, die Arthur dort verbrachte, war für ihn sehr prägend. Es ging streng katholisch zu und er wurde sogar richtig religiös. Was den Unterricht betrifft, so war Arthur ein ordentlicher, allerdings ein keineswegs herausragender Schüler. Es war aber noch völlig unklar, was er in seinem Leben einmal machen würde. 7 Jahre lang bekommt Arthur seine Familie nur in den Sommerferien zu sehen. 5 Jahre davon verbringt er in Stonyhurst. Die Erziehung auf der dortigen Jesuitenschule ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Die körperliche Züchtigung war streng. Und ich wage zu behaupten, dass nur wenige Jungs außer mir, falls überhaupt irgendeiner, damals mehr ertragen mussten als ich. Das Züchtigungsinstrument bestand aus einem Stück Kautschuk, das die Größe und Form einer dicken Schuhsohle hatte. Ein Schlag damit, kräftig ausgeführt, ließ die Handfläche umgehend anschwellen und die Farbe wechseln. Wenn ich sage, dass die übliche Bestrafung der älteren Jungen 9 Schläge auf jede Hand betrug und dass 9 Schläge auf eine Hand die Minimalstrafe waren, dann ist es sicherlich verständlich, dass es sich insgesamt um eine ernsthafte Tortur gehandelt hat, und dass derjenige, der sie erlitten hatte, in der Regel nicht mehr die Türklinke drücken konnte, um den Raum seiner Marter zu verlassen. 2x9 Schläge an einem kalten Tag gingen an die Grenze der menschlichen Belastbarkeit. Zum körperlichen und auch zum seelischen Ausgleich treibt Arthur viel Sport. Vor allem Cricket hat es ihm angetan. Hier bringt er es bis zum Mannschaftskapitän der Schule. Auch außerhalb des Spielfeldes weiß der junge Arthur zu glänzen – mit einem Talent, das er offenbar von seiner Mutter geerbt hat. An einem regnerischen, freien Nachmittag hiefte man mich auf einen Schreibtisch und vor einem Publikum vor lauter Knaben, die vor mir auf dem Boden hockten, redete ich mich heiser über die Schicksalsschläge meiner Helden. Woche für Woche kämpften, eiferten und ächzten diese unglücklichen Männer zur Unterhaltung dieses kleinen Kreises. Ich wurde mit Gebäck bestochen. Manchmal hielt ich auch mitten auf dem Höhepunkt der Spannung inne und ließ mich nur durch Äpfel zum Weitermachen bewegen. Wenn es erst einmal hieß, mit seiner Linken packte er ihre glänzenden Locken und fuchtelte mit dem blutbefleckten Messer über ihrem Kopf, als, dann wusste ich, dass ich das Publikum in meiner Gewalt hatte. His family were really Der Großteil seiner Familie war sehr religiös eingestellt. Die Angehörigen väterlicherseits hatten Arthurs Erziehung finanziert und darum wollten sie, dass er nach dem Abgang von der Jesuitenschule auch ein religiös geprägtes College besuchte. Arthur hatte darauf eigentlich keine große Lust. Aber letztlich zeigte er sich kompromissbereit und so besuchte er anschließend eine Jesuitenhochschule im österreichischen Feldkirch. Die Verwandten hofften insgeheim darauf, dass aus ihm vielleicht sogar ein richtiger Priester werden könnte. Aber die Folge war im Grunde genau das Gegenteil. Ich erinnere mich noch, wie mir Pater Murphy, ein großer, grimmiger irischer Pfarrer, einmal erklärte, dass jeden, der sich nicht der Kirche anschlösse, die Verdammnis erwarten würde. Ich schaute ihn voller Grauen an. Damals dürfte wohl der erste Riss zwischen mir und meinen Erziehern entstanden sein. Inzwischen ist daraus eine richtige Kluft geworden. Auf dem Weg von der Jesuitenhochschule in Feldkirch zurück nach Hause, nach Edinburgh, macht Arthur Doyle einen Zwischenstopp in Paris. Dort lebt einer seiner Großonkel. Er heißt Michael Conan. Wir waren uns bis dahin noch nie persönlich begegnet und er hatte mir im Zuge ausführlicher Briefwechsel klargemacht, dass ich ihn unbedingt einmal besuchen solle. Er war mein Patenonkel, daher mein Name Arthur Conan Doyle. Also verbrachte ich einige Wochen bei diesem lieben und heftigen Iren in Paris. Er trug an Sommertagen meistens kurze Hemden und hatte ein Vögelchen als Frau, das zu Hause immer auf ihn wartete. Vom Körperbau und vom Wesen her ähnelte ich ihm viel stärker als allen anderen Doyles. Wir wurden richtig gute Freunde. Während der langen Zeit, in der Arthur nicht zu Hause gewesen ist, hat sich dort einiges verändert. Vater Charles hat seinen Job als Vermesser wegen seiner Alkoholsucht aufgeben müssen. 1876, Arthur ist 17 Jahre alt, wird der Vater in eine Klinik eingewiesen. Als die Ärzte bei Charles Doyle wenig später auch noch Epilepsie diagnostizieren, ein Leiden, das seinerzeit noch kaum erforscht ist, landet Arthurs Vater sogar im Irrenhaus. At very much this same stage, his mother took in a lodger. Etwa zur selben Zeit hatte seine Mutter einen Untermieter bei sich aufgenommen, um das Familieneinkommen aufzubessern. Der Vater war ständig in irgendwelchen Alkoholkliniken untergebracht. Bei dem Untermieter handelte es sich um einen Medizinstudenten von der Universität Edinburgh. Er übte einen starken Einfluss auf Mary Doyle aus, und es wird sogar spekuliert, dass sie ein Liebespaar wurden. Dieser Untermieter, namens Brian Waller, interessierte sich aber auch für Arthur. Er schlug ihm vor, doch auch in Edinburgh Medizin zu studieren. Und so entschloss sich Arthur kurzfristig, den Vorschlag anzunehmen. Arthur absolviert erfolgreich die Aufnahmeprüfung. Nach 2 Jahren wird er von einem seiner Lehrer zum Assistenten ernannt. Der Lehrer heißt Dr. Joseph Bell. Nicht nur auf Arthur hinterlässt Bell einen nachhaltigen Eindruck. Er war dünn, drahtig, dunkel, mit einem hochnasigen, spitzen Gesicht. Seine Augen waren von einem durchdringenden Grau, die Schultern kantig. Seine Art zu laufen war ruckartig. Bells Stimme war hoch und disharmonisch. Obwohl er ein sehr fähiger Chirurg war, lag seine größte Stärke in der Diagnose, nicht nur von Krankheiten, sondern auch von Beruf und Charakter. Aus einem Grund, den ich nie richtig verstanden habe, machte er mich zu seinem Assistenten. Das bedeutete, dass ich seine Patienten für die Sprechstunde empfangen musste, kurze Notizen über sie anfertigte und sie dann in einen großen Raum zu führen hatte. Dort warteten schon Bell und seine Studenten. Anschließend hatte ich ausreichend Gelegenheit, seine Methoden zu studieren. Vor allem merkte ich, dass er mit raschem Blick mehr über seine Patienten in Erfahrung zu bringen vermochte, als ich es zuvor mit meinen Fragen geschafft hatte. In einem Fall sagte er zu einem Patienten, der in Zivil vor ihm stand, »Guter Mann, Sie haben in der Armee gedient.« »Ja, Sir.« »Und Sie sind noch nicht lange verabschiedet.« »Nein, Sir.« Sie haben in einem Hochlandregiment gedient. Ja, Sir. Als Unteroffizier? Ja, Sir. Waren Sie auf Barbados stationiert? Jawohl, Sir. Anschließend richtete sich Bell an die Studenten. Sie sehen, Gentlemen, der Herr zeigt Respekt, aber er hat seinen Hut nicht abgenommen. Das ist beim Militär auch nicht üblich. Wäre er schon länger aus der Armee verabschiedet worden, dann hätte er wohl schon wieder zivile Umgangsformen angenommen. Er strahlt eine gewisse Autorität aus und er ist ganz offensichtlich Schotte. Was Barbados anbelangt, er leidet an Elephantiasis und die trifft man nicht auf den britischen Inseln an, sondern auf den westindischen. Für sein Publikum, das aus lauter Watsons bestand, schienen diese Schlussfolgerungen zunächst rätselhaft zu klingen, bis er sie ihnen erklärte und sich plötzlich alles ganz einfach anhörte. Noch ahnt Arthur Conan Doyle nicht, dass er Dr. Joseph Bell einige Jahre später mit der Figur des Meisterdetektivs Sherlock Holmes ein literarisches Denkmal setzen wird. Bevor es aber soweit ist, muss der Medizinstudent erst einmal sein eigenes schriftstellerisches Talent entdecken. Als Arthur 20 Jahre alt ist, unternimmt er einen ersten Anlauf, sich als Autor etwas Geld zu verdienen. Es gelingt ihm, eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Das Geheimnis des Sasassa-Tals« an eine bekannte Zeitschrift in Edinburgh zu verkaufen. Die Story über eine abenteuerliche Schatzsuche in Südafrika bringt ihm das stolze Honorar von 3 Pfund und 3 Schilling ein. Mit diesem kleinen Scheck wurde ich zum Tier, das Blut geleckt hat. Denn bei allen Rückschlägen, die ich vielleicht würde einstecken müssen, und bei Gott, es waren viele, so hatte ich doch bewiesen, dass ich damit gutes Geld verdienen konnte, und mir stand der Sinn danach, es wieder zu schaffen. Jeder Schriftsteller ahmt am Anfang nach. Ich glaube, das ist eine unumstößliche Regel, auch wenn er sich manchmal auf ein Vorbild stützt, das nicht so leicht zu erkennen ist. Wenn ich mir heute meine frühen Arbeiten ansehe, so waren sie von der Art einer minderwertigen Fotomontage, in der 5 oder 6 verschiedene Stilrichtungen um die Vorherrschaft kämpften. Arthurs literarische Vorbilder heißen Edgar Allan Poe, Sir Walter Scott und Robert Louis Stevenson. Darum geht es auch in seinen eigenen Geschichten oft abenteuerlich und exotisch zu. Manches wird gedruckt, vieles abgelehnt. Auf Dauer ausschließlich von der Schriftstellerei leben zu können, scheint für Conan Doyle auf absehbare Zeit unmöglich. Da kommt ihm eines Tages die Anfrage eines Kommilitonen gerade recht. Er will wissen, ob Arthur sich vorstellen könne, als Schiffsarzt auf einem Walfänger mitzufahren und sich so etwas Geld dazu zu verdienen. Arthur kann das durchaus. Also begibt er sich mit 50 Mann Besatzung an Bord eines Schiffes, um im Frühjahr 1880 vor der Küste Grönlands 2 Monate lang Robben und Wale zu jagen. Auf einen Wal zuzurudern ist aufregend. Du kehrst ihm den Rücken zu und alles, was du von ihm weißt, entnimmst du dem Gesichtsausdruck des Steuermanns. Er schaut über deinen Kopf hinweg auf das Tier, das da langsam vor sich hinschwimmt, und hebt hin und wieder die Hand zum Zeichen, das Rudern einzustellen, weil das Walauge in Sicht kommt, oder sich weiter zu nähern, wenn der Wal den Rücken zeigt. Wegen der vielen Eisschollen veranlasst das Boot selbst das Tier nicht zum Abtauchen, solange das Rudern leise bleibt. So pirscht man sich so leise wie möglich heran, bis der Steuermann weiß, dass man so nah dran ist, dass man ihn bekommt, ehe er wegtaucht. Solch einen riesigen Körper in Bewegung zu bringen, dauert nämlich seine Zeit. Man sieht ein kurzes Aufblitzen in den Augen des Steuermanns, ein kurzes Erröten seiner Wangen und schon ertönt sein Ruf. Los, Jungs, pullt! Pullt, Jungs, fester! Pullt! Der Abzug der Harpune klickt und die Ruder fahren durch die Gischt. 6 Züge vielleicht noch und dann stoßen die Ruder an etwas Weiches und es reißt einen mit seinem Ruder in alle Richtungen durcheinander. Das ist einem jetzt egal, denn sobald das Boot den Wal berührt hat, ertönt der Knall der Kanone und man weiß, dass die Harpune dem Wal jetzt in die bleigraue Seite fährt. Das Tier versinkt wie ein Stein. Die Ruder tauchen wieder ins Wasser und die Leine flitzt nur so unter den Sitzen durch die Bügel zwischen deinen Füßen hindurch. Genau darin besteht die größte Gefahr, denn es ist wirklich selten, dass ein Wal noch die Kraft hat, sich zur Wehr zu setzen. Die Leine wird sorgfältig von einem Fachmann gewickelt, dem Leinenwickler, und soll sich garantiert nicht verheddern. Sollte es dennoch passieren und sich ein Besatzungsmitglied in einer Schlinge verfangen, dann reißt es den Mann so schnell in den Tod, dass seine Kameraden es kaum mitbekommen. Die Leine zu kappen wäre reine Verschwendung, denn das Opfer ist dann bereits in mehreren hundert Faden Tiefe. »Hey, lass das«, rief der Harpunier, als ein Seemann in einem solchen Fall zum Messer griff. »Die Witwe wird dankbar für den Fisch sein.« Das klingt hart, ist aber Teil einer Lebensanschauung. Im August 1881 schließt Arthur Conan Doyle sein Studium der Medizin an der Universität von Edinburgh zwar nicht herausragend, aber immerhin erfolgreich ab. Den Doktortitel, der ihm jetzt noch fehlt, kann er nur dann erwerben, wenn er als praktischer Arzt arbeitet. Das wiederum bedeutet, dass er sich in eine bestehende Praxis einkaufen muss, es sei denn, er gründet eine eigene. Für beides fehlt Conan Doyle aber das Geld. Also beschließt er, sich erneut als Schiffsarzt zu verdingen, diesmal allerdings nicht auf einem Walfänger, sondern auf einem Passagierdampfer. Die Mayumba befährt regelmäßig die Route zwischen Liverpool und der afrikanischen Westküste. Auf der Hinfahrt hat sie Passagiere, Frachtgut und Postsäcke an Bord, auf dem Rückweg nach England vor allem Nüsse, Palmöl und Elfenbein. Die Arbeit als Schiffsarzt verhilft Conan Doyle zu beruflicher Erfahrung und zu einem geregelten Einkommen. Und auch das Abenteuer kommt während der 3 Monate auf See nicht zu kurz. Bei der Rückkehr nach Liverpool schreibt er an seine Mutter: »Nur eine kurze Nachricht, dass ich wohlerhalten zurück bin. Nachdem ich am afrikanischen Fieber erkrankt war, beinahe von einem Hai verspeist worden wäre und zur Krönung die Mayumba zwischen Madeira und England in Brand geraten ist.« Eines Tages wird Conan Doyle von seinen Onkeln väterlicherseits nach London gebeten. Sie alle verfügen dort über Geld und Ansehen und machen ihrem Neffen ein vermeintlich verlockendes Angebot. Er möge sich als Arzt in einer Gegend niederlassen, die ihnen zusage. Dann würden sie ihn an ihre Bekannten empfehlen. Zu aller Überraschung lehnt Conan Doyle den Vorschlag ab, denn sämtliche Mitglieder der Familie Doyle sind überzeugte Katholiken. Und darum wird es sich auch bei den in Aussicht gestellten Patienten in erster Linie um Mitglieder der katholischen Kirche handeln. Für Conan Doyle, der mit dem Klerus nichts am Hut hat, eine undenkbare Vorstellung. Derartige Heuchelei ist ihm fremd. Arthur ist guter Hoffnung, dass ihm auch ohne die Unterstützung der eigenen Familie eine glänzende medizinische Karriere bevorsteht. In einem Brief an seine Mutter schreibt er: »Allmählich sehe ich, dass ich einige vorteilhafte Eigenschaften besitze, welche mich unter rechter Führung und bei gerechter Fügung zu einem erfolgreichen Mann machen können, solange sie nicht an Bord eines Schiffes oder in einer Landarztpraxis zunichte gemacht werden. Wenn ich erst eine Anstellung in einem guten Krankenhaus finde, steht mein Plan fest. Patienten sorgfältig behandeln, Fachkenntnisse verbessern, mein Einkommen als Autor aufbessern, mir jedermann zum Freund machen und nötigenfalls 10 Jahre warten und dann, sobald sich die Gelegenheit bietet, schnell und ohne Umwege eine Chefarztstellung annehmen.« He then ended up being asked by an old college friend called George Budd to join him as a doctor in Plymouth. Er wurde dann letztlich von einem alten College-Freund gefragt, ob er nicht gemeinsam mit ihm als Arzt in dessen Praxis in Plymouth arbeiten wolle. Dieser Freund, George Budd, stammte aus einer bekannten Arztfamilie. Seine Herangehensweise an die Medizin war sehr unkonventionell. Letzten Endes kamen er und Doyle nicht miteinander klar. Das, was Conan Doyle in der Gemeinschaftspraxis mit seinem Studienkollegen George Turnevine Budd erlebt, wird er Jahre später in einem autobiografischen Roman verarbeiten. Dieser trägt den Titel »Die Stark-Monroe-Briefe«. Einer der Protagonisten ist Arzt und heißt Cullingworth. Conan Doyle macht keinen Hehl daraus, dass es sich bei Cullingworth um eine exakte Kopie seines früheren Kollegen George Budd aus Plymouth handelt. Sein Umgang mit den Patienten war außergewöhnlich. Er brüllte und schrie, er schimpfte sie aus und trieb seine Späße mit ihnen, schubste sie herum und verfolgte sie manchmal bis auf die Straße oder hielt ihnen vom Treppenabsatz aus Reden. Ein Morgen mit ihm in der Praxis bei vollem Betrieb war so komisch wie jede Pantomime und ich war ganz erschöpft vor Lachen. Er gab sein zerlesenes Handbuch der Gerichtsmedizin den Patienten gegenüber als Bibel aus und ließ alte Frauen darauf schwören, das Teetrinken aufzugeben. Zweifellos bewirkte er eine Menge Gutes und es lagen Vernunft und Wissen in allem, was er tat. Aber seine Art war äußerst unorthodox. Conan Doyle by that stage had decided that Bud was making a good living as a general physician. Conan Doyle hatte allmählich mitbekommen, dass Bud als Allgemeinarzt eine ordentliche Menge Geld verdiente. Plymouth war eine ansehnlich große Hafenstadt im Süden Englands. Dies nahm Conan Doyle zum Anlass, nach einer ähnlich strukturierten Stadt Ausschau zu halten, um dort eine eigene Praxis zu eröffnen. Bei einem Blick auf die Landkarte kam er auf Portsmouth, das von Plymouth aus per Schiff zu erreichen war. Also ließ er sich dort im Stadtteil South Sea 1882 als Allgemeinarzt nieder. Am Anfang lief das Geschäft sehr schleppend. Glaube nur nicht, dass die Praxis zu dir kommt. Du musst zu ihr kommen. Du kannst in deinem Sprechzimmer hocken, bis der Stuhl unter dir zusammenbricht. Aber ohne Patienteneinwerbung oder eine Partnerschaft wirst du nichts erreichen. Man muss rausgehen, wenn man es schaffen will. Unter die Leute gehen, damit sie wissen, wer du bist. Du wirst häufig nach Hause kommen und von einer vorwurfsvollen Haushälterin hören, dass jemand in deiner Abwesenheit vorgesprochen hat. Schere dich nicht darum. Geh wieder aus. Ein lauter Herrenabend mit Musik, bei dem du 80 Männer kennenlernst, ist besser als die ein oder zwei Patienten, die dich vielleicht konsultieren wollten. Ich brauchte einige Zeit, um mir das klarzumachen. Aber ich weiß jetzt, wovon ich rede. Um potenzielle Patienten anzuwerben, wird Conan Doyle Mitglied in örtlichen Bowling- und Cricketvereinen. Auch zählt er zu den Gründungsvätern des Portsmouth Football Clubs. Doch Conan Doyle ist Anfang und Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts nicht nur auf der Suche nach Klienten. In einem Brief an die Mutter schreibt er, wie sehr er sich eine Ehefrau wünsche. Ich glaube, wenn ich eine Frau hätte, die mich so mag und unterstützt, wie du es tust, dann wäre ich ein besserer Mensch. And this came to him in a rather odd way, if you like. Seiner ersten Frau ist er dann auf eine ziemlich ungewöhnliche Art und Weise begegnet. Ein junger Mann namens Jack Hawkins, der an Meningitis litt, war bei ihm zur Behandlung. Doyle hatte ihn sogar in sein eigenes Haus aufgenommen, um ihn besser heilen zu können. Die Familie Hawkins lebte damals in einer Pension. Conan Doyles Versuche, Jack Hawkins zu heilen, waren vergeblich. Sein Patient verstarb nach kurzer Zeit. Dies hatte zur Folge, dass er und Jack Hawkins Schwester Louise sich in ihrem gemeinsamen Schmerz menschlich näher kamen. Louise war zurückhaltend und sah auch ganz gut aus. Beide heirateten wenig später und sie zog bei ihm zu Hause ein. Weder für Arthur noch für Louise war es eine Heirat aus Leidenschaft. Aber immerhin läutete die Hochzeit für ihn eine Phase großer Zufriedenheit in seinem Leben ein. It was a period of great contentment in his life, in fact. Etwa ein Jahr nach der Hochzeit merkte ich, dass ich Kurzgeschichten schreiben konnte, so viel ich wollte, und dass ich doch nicht vorankäme. Wichtig ist, dass dein Name auf einem Buchrücken steht. Nur so unterstreichst du deine Einzigartigkeit und bekommst das gebührende Ansehen. Oder die gebührende Ablehnung für deine Leistung. Arthur Conan Doyle träumt davon, einen Roman zu schreiben. Parallel zu seiner Arbeit als niedergelassener Arzt macht er sich im März 1886 an die Arbeit. Noch ist er sich nicht ganz sicher, welchen Namen er seiner Hauptfigur im Buch geben soll. Sheridan Hope? oder doch lieber Sharon Ford Holmes? He was going to develop what at that stage was a sort of not very well-known genre, which was the detective story. Er wollte ein Genre entwickeln, das zu dieser Zeit noch ziemlich unbekannt war. Die Detektivgeschichte. Dafür gab es ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Edgar Allan Poe hatte ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Dann war da noch der französische Autor Émile Gaboriau, der ebenfalls eine Detektivfigur eingeführt hatte. Aber in der englischen Literatur gab es nichts Vergleichbares. Also beschloss Conan Doyle, einen Detektiv namens Sherlock Holmes ins Leben zu rufen, dem er einen Dr. Watson als Kompagnon zur Seite stellen wollte. Das Ergebnis war eine sehr lange Kurzgeschichte. Oder anders ausgedrückt, ein ziemlich kurzer Roman mit dem Titel Eine Studie in Scharlachrot. Kurz vor Arthur Conan Doyles Tod im Jahre 1930 entsteht ein rares Tondokument. In einer Schallplattenaufnahme erklärt der Autor höchstpersönlich die Geburt seines berühmten Meisterdetektivs. Was Sherlock Holmes betrifft, so war ich ein junger Arzt, als ich ihn mir ausdachte. Ich hatte gerade eine sehr strenge und kritische medizinische Gedankenschulung erfahren, größtenteils unter dem Einfluss von Dr. Joseph Bell aus Edinburgh, der eine sehr bemerkenswerte Beobachtungsgabe besaß. Er rühmte sich damit, dass er bei einem Patienten auf den ersten Blick nicht nur dessen Krankheit erkennen konnte, sondern auch Beruf und Wohnort. Damals las ich einige Detektivgeschichten und mir fiel unangenehm auf, dass die Lösung in fast jedem Fall rein zufällig herbeigeführt wurde, ausgenommen die glänzenden Detektivgeschichten von Edgar Allan Poe, die, obwohl nur drei an der Zahl, das Modell für alle Zeiten sind. Ich hatte vor, mich auch einmal an solch einer Geschichte zu versuchen, in der ein Held einen Fall so behandelt, wie Dr. Bell eine Krankheit und in der eine wissenschaftliche Herangehensweise den Zufall ersetzt. Das Ergebnis war Sherlock Holmes. Und ich gebe zu, dass das für mich selbst sehr verblüffend war. Vor allem, als ich später erfuhr, dass man in Frankreich, in Ägypten, in China und sonst wo Ermittlungssysteme aufgebaut hatte, die der Schule von Sherlock Holmes entsprachen. Für viele ist er eine lebende Person. Ich habe immer wieder unzählige an ihn adressierte Briefe aus aller Welt bekommen, mit den seltsamsten Wünschen, Heiratsangebote eingeschlossen. Sein Autogramm ist nach wie vor sehr gefragt. Conan Doyle braucht knapp 8 Wochen, um eine Studie in Scharlachrot fertigzustellen. Ein großer Wurf ist das Buch inhaltlich noch nicht. Durch eine ausführliche Rückblende werden Sherlock Holmes und sein neuer Bekannter Dr. John Watson darin ziemlich stark in den Hintergrund gedrängt. Darum lehnen die ersten 3 Verlage, an die Conan Doyle sein Manuskript schickt, dankend ab. Im 4. Anlauf klappt es dann endlich, wenn auch mit 2 ärgerlichen Einschränkungen, wie der Autor findet. Zum einen soll er sich mit einem Pauschalhonorar von 25 Pfund zufrieden geben, ohne darüber hinaus an irgendwelchen Verkäufen beteiligt zu werden. Auch will der Verlag die Studie in Scharlachrot nicht als gebundenes Buch auf den Markt bringen, sondern als längeren Hauptbeitrag in einer Geschichtensammlung, die als Jahrbuch zu Weihnachten erscheint. Mit dem eigenen Namen auf einem Buchrücken wird es für Conan Doyle also nichts, zumindest vorerst. And Conan Doyle was convinced that he was going to carry on his literary career. Seine große Ambition war es, einen historischen Roman zu schreiben. Er stand vor allem auf romantische Abenteuergeschichten. Seine großen Vorbilder waren 2 andere schottische Autoren. People like Walter Scott and Robert Louis Stevenson were the great examples that he had in mind. Bei einem Abendessen in London lernt Conan Doyle einen US-amerikanischen Verleger kennen. Der ist nach England gekommen, um eine britische Ausgabe seines Lippincott's Monthly Magazine ins Leben zu rufen. Dazu will er ein paar aufstrebende junge einheimische Autoren unter Vertrag nehmen. Am Tisch des Verlegers sitzt neben Conan Doyle und anderen Nachwuchsschriftstellern auch ein Mann, der 5 Jahre älter ist als Arthur. Er heißt Oscar Wilde. Conan Doyle erinnert sich. Es war ein wahrhaft goldener Abend für mich. Das Gespräch mit ihm hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in mir. Oscar Wilde überragte uns alle und schien sich doch für alles zu interessieren, was wir zu sagen hatten. Er war feinfühlig und taktvoll, Denn ein Mensch, der am liebsten sich selbst reden hört, kann bei aller Gewitztheit doch nie ein vollendeter Gentleman sein. Der Abend endete damit, dass sowohl Wilde als auch ich zusagten, für das Lipping Cotts Magazine jeweils ein Manuskript zu schreiben. Wildes Beitrag war das Bildnis des Dorian Gray und ich verfasste währenddessen das Zeichen der Vier, in dem Sherlock Holmes seinen zweiten Auftritt hatte. Das Zeichen der Vier bekommt wohlwollende Kritiken. Auf den durchschlagenden Erfolg für seine Figur Sherlock Holmes muss Conan Doyle aber weiter warten. Darum versucht er sich in der Zwischenzeit an einem historischen Roman mit dem Titel »The White Company«. In dem Buch geht es um einen Bund mannhafter und aufrechter Bogenschützen im England des 14. Jahrhunderts. Es wird ein riesiger Verkaufserfolg. Alleine zu Conan Doyles Lebzeiten erreicht The White Company mehr als 50 Auflagen. Schon bald wird es zur Pflichtlektüre in den Schulen ernannt. Doch nur die wenigsten Kritiker wissen die literarische Qualität des Romans zu schätzen. Conan Doyle ärgert sich. Sie betrachten ihn als bloßen Abenteuerroman, als wäre es ein gewöhnliches Jugendbuch. Dabei habe ich viel Zeit und Mühe darauf verwendet, genaue Charakterstudien der Menschen von damals anzufertigen. Ich pflege einen einfachen Stil und vermeide so weit wie möglich lange Wörter. Es ist gut möglich, dass die vergleichsweise leichte Lesbarkeit manchen Leser dazu verführt, den Rechercheaufwand, der meinen historischen Roman zugrunde liegt, zu übersehen. Arthur Conan Doyle ist jetzt knapp 30 Jahre alt. Eigentlich könnte er zufrieden sein. Seine Arztpraxis in Portsmouth läuft ordentlich und auch seiner Parallelkarriere als Autor historischer Romane scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Dennoch entschließt er sich dazu, sein Leben kräftig umzukrempeln. Zur Initialzündung kommt es während der Bahnfahrt mit einem Kollegen namens Malcolm Morris. Dazu der Conan Doyle-Biograf Daniel Stashower. Morris war wie Conan Doyle Provinzarzt gewesen, hatte aber bald festgestellt, dass seine Praxis in eine Sackgasse geraten war. Er begab sich also nach London und ließ sich dort als Facharzt für Dermatologie nieder, was ihn weit über die Möglichkeiten einer Kleinstadtpraxis erfolgreich machte. Er gab Conan Doyle den Rat, es ihm gleich zu tun, wenn er weiterkommen wolle. Alles andere wäre Verschwendung kostbarer Lebenszeit. Tatsächlich gibt Conan Doyle die Praxis im Süden Englands auf und macht sich mit Frau und Tochter auf den Weg nach London, um sich dort als Augenarzt niederzulassen. Bald schon aber zeigt sich, dass es für einen unbekannten und unerfahrenen Arzt gar nicht so einfach ist, ohne Beziehungen in der Großstadt an Patienten zu kommen. Conan Doyles Wartezimmer bleibt leer. Er merkt, dass er beruflich endgültig in eine Sackgasse geraten ist. Als ich mein eigenes Leben hinterfragte, wurde mir plötzlich klar, wie unsinnig es doch war, mein Einkommen als Schriftsteller zu verschwenden, indem ich an der Augenarztpraxis festhielt. In einem wilden Anflug von Freude entschloss ich mich, einen Schnitt zu machen und fortan auf meine Fähigkeiten als Autor zu vertrauen. Endlich würde ich mein eigener Herr sein. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens, damals im August 1891. Conan Doyle wird auf eine neue Zeitschrift mit dem Titel »The Strand« aufmerksam. The Strand erscheint monatlich und enthält eine bunte Mischung aus Artikeln und Kurzgeschichten. Genau der richtige Ort, findet Conan Doyle, um Sherlock Holmes wieder zum Leben zu erwecken. Die Detektivgeschichten mit seinem Helden, so glaubt er, sind nämlich viel besser für die kurze Form geeignet und weniger zur Veröffentlichung als Roman. Auf diese Weise können umfangreiche Nebenhandlungen, in denen Sherlock Holmes gar keine Rolle spielt, einfach wegfallen. Conan Doyle schickt dem Verleger des Strand Magazine zur Begutachtung zunächst einmal zwei Sherlock Holmes Kurzgeschichten zu. Der Verleger ist derart begeistert, dass er umgehend vier weitere Stories mit dem Meisterdetektiv bestellt. So erscheint das erste halbe Dutzend kurzer Sherlock Holmes Abenteuer im Strand ab Juli 1891 in sechs aufeinanderfolgenden Ausgaben. Bereits die erste Geschichte Ein Skandal in Böhmen wird zum Sensationserfolg. Dazu Uwe Zagradzki, Anglist und Professor an der Universität von Stettin. Die Popularität dieser Figur in dem spätviktorianischen Zeitalter resultiert sicherlich daraus, dass es sich bei ihm um eine gebrochene Figur handelt. Die Gebrochenheit der Figur ist die Gebrochenheit ihrer Zeit. Ich möchte so sagen, der Spätviktorianer war sich bewusst, in einer Zeit der tiefen Krisen zu leben. Und Sherlock Holmes bedient diese Interessen seiner Leser. Er bedient auch diese Ängste. Denn am Ende einer jeden Geschichte steht immer der ordnungsstiftende Geist. Das heißt, die Ordnung wird wiederhergestellt. Das ist die eine Seite. Also er ist praktisch der Vertreter, der Hüter bürgerlicher Werte. Er ist auf der anderen Seite aber auch einer, dem von seinem Vater, von Conan Doyle, künstlerische Begabung zum Beispiel zugewiesen wird. Holmes spielt Geige. Oder Holmes wird auch als Bohemian gewertet. Holmes nimmt Drogen. Holmes liegt tagelang nutzlos auf dem Sofa herum und selbst Dr. Watson kommt noch nicht an ihn heran. Sein eigentümlicher Charakter beherbergte zwei Seelen. Seine übertriebene Genauigkeit und seine Schlauheit erschienen mir oft nur wie Reaktionen auf die poetische und kontemplative Stimmung, die gelegentlich in ihm die Oberhand gewann. Der Pendelschlag seiner Natur trug ihn von tiefster Schlaffheit in eine alles verschlingende Energie. Doch er war, und das wusste ich gut, nie so gefährlich wie in den Momenten, da er sich am Ende eines Tages im Lehnsessel lümmelnd inmitten seiner altertümlichen Bücher Improvisationen hingab. Dann konnte es geschehen, dass ihn plötzlich die Jagdlust überkam und sein brillanter Verstand sich in die Höhen der Intuition erhob. Und diejenigen, welche mit seiner Methode nicht vertraut waren, betrachteten ihn dann wie jemanden, dessen Wissen das anderer Sterblicher übersteigt. Wie ich ihn an diesem Nachmittag ansah, fühlte ich, über jene, die zu jagen er beschlossen hatte, würde eine böse Zeit heranbrechen. Dort spiegeln sich viktorianische Tugenden und Laster in einer Figur, was sicherlich auch dazu geführt hat, die Popularität zu erhöhen. Zumal den Spätviktorianern es ja nicht unbekannt war, dass der Mensch ein gespaltenes Wesen ist. Gerade der Landsmann und Zeitgenosse von Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, hatte kurz vorher ja in Dr. Jekyll und Mr. Hyde ein ähnliches Porträt vorgelegt und insofern dem spätviktorianischen Publikum da doch auch die Augen, denke ich mir, geöffnet. Sherlock Holmes greift meistens auf ein Mittel zurück, das Conan Doyle einst selbst bei seinem medizinischen Mentor Dr. Joseph Bell gelernt hat, die optische Deduktion. Indem Holmes Personen oder Gegenstände genau inspiziert, gelingt es ihm, wichtige Rückschlüsse zu ziehen. So zum Beispiel auch im Falle eines Spazierstocks, den ein Besucher bei ihm zurückgelassen hat. Ein Dr. Mortimer. Seinen Namen hat er nicht genannt. Nein, er steht ja auf dem Stock, Mrs. Hudson. Oh, tatsächlich ist mir gar nichts aufgefallen. Kennen Sie einen Dr. Mortimer, Watson? Nein, was wollte er denn? Das hat er leider nicht gesagt. Was schließen Sie daraus, Watson? Warum sollte ich etwas schließen daraus? Der Mann kam und wollte Sie sehen. Ja, aber was für ein Mann war es? Lassen Sie mich mal hören, was Sie von ihm wissen, was Ihnen der Stock erzählt. Mit Hilfe unserer bewährten Methode elementarer Beobachtung. Sehen wir uns mal die Inschrift an. Von seinen Freunden vom CCH. CCH. Ich würde sagen, das hat etwas mit der Jagd zu tun. Wirklich, Watson, Sie übertreffen sich selbst. Gibt es etwa was, das ich übersehen habe? Leider fast alles, mein lieber Freund. Ha? Ein Geschenk an einen Arzt, würde ich sagen, kommt mit größerer Wahrscheinlichkeit aus einem Krankenhaus als von Jägern. Und wenn die Buchstaben CC vor dem Hospital stehen, drängt sich der Name Charing Cross Hospital doch beinahe ganz von selbst auf, nicht wahr? Nun, vielleicht haben Sie recht. Des Weiteren würde ich sagen, Dr. Mortimer hat eine kleine Praxis auf dem Land und ist Besitzer eines Hundes. Wie kommen Sie darauf? Ganz einfach. Durch die Bissspuren. Hier sehen Sie es selbst. Ein recht großer Hund, würde ich sagen. Und wenn ich mich nicht irre, wird Dr. Mortimer sehr bald schon wieder hier vorbeikommen. Sie blöffen, Holmes. Sie blöffen. Woher zum Teufel wollen Sie das alles wissen? Nun, er hat seinen Stock vergessen. Da ist es doch nur logisch anzunehmen, dass er kommen wird, um ihn abzuholen. Dr. Mortimer, Sir. Thank you. Durch die Sherlock-Holmes-Geschichten steigt die Auflage des Strand Monat für Monat rasant an. An den Erstverkaufstagen bilden sich vor den Verkaufsständen lange Menschenschlangen. Der Einzige, der von Sherlock Holmes nicht so begeistert ist, ist, so scheint es, ausgerechnet Arthur Conan Doyle selbst. Seine Lust, immer mehr Sherlock Holmes Abenteuer zu liefern, hält sich in Grenzen. An seine Mutter schreibt er: Die Leute vom Strand betteln förmlich darum, dass ich mit Sherlock Holmes weitermache. Ich habe ihnen gerade geschrieben, dass ich für 50 Pfund pro Geschichte, unabhängig von der Länge, geneigt sei, meine Ablehnung noch einmal zu überdenken. Die finanzielle Verlockung ist einfach zu groß. Arthur Conan Doyle liefert dem Strand, wie gewünscht, weitere 6 Kurzgeschichten. Wie alle anderen sind auch diese aus der Perspektive von Sherlock Holmes Freund Dr. Watson geschrieben. Der Dr. Watson ist meines Erachtens eigentlich der wichtigere Teil in den Holmes-Geschichten. Denn ohne Watson gäbe es den Holmes nicht. Watson beobachtet Holmes. Watson übernimmt den Teil, den eigentlich der Leser übernehmen sollte. Er stellt die Fragen an den Detektiv. Er stellt die Fragen, die der Leser an den Detektiv eigentlich hätte stellen sollen. Und immer auf eine bestimmte Distanz hin. Also die Geistesschärfe des Detektivs bleibt, aber der Leser wird durch Watson eingeladen, gleichsam an der Aufklärung sich zu beteiligen. Und aus der Distanz heraus, dass er das tut, dass er einerseits involviert ist, aber nicht Teil des Geschehens, sondern nur mitmacht, das Puzzle zu lösen, ergibt sich natürlich auch die Bereitschaft des Lesers, sich einladen zu lassen, mit Watson zusammen an Holmes Fragen zu stellen und dann gemeinsam diese Fälle zu lösen. Als der Verleger Conan Doyle anschließend um ein weiteres Dutzend Abenteuer bittet, wird es dem Autor zu bunt. Um endlich seine Ruhe zu haben, verlangt Conan Doyle 1000 Pfund Honorar, in der sicheren Annahme, der Strand-Herausgeber werde angesichts dieser ebenso astronomischen wie unverschämten Forderung endlich Ruhe geben. Doch da hat er sich getäuscht. Der Scheck trifft postwendend bei ihm ein. Conan Doyle bleibt nichts anderes übrig, als mit Sherlock Holmes vorerst weiterzumachen. Nachdem ich 2 Serien von Kurzgeschichten geliefert hatte, wurde mir klar, dass ich Gefahr lief, in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden. Man würde mich für immer mit etwas identifizieren, das ich selbst als die unterste Stufe meines eigenen literarischen Schaffens betrachtete. Also fasste ich den Entschluss, meinen Helden sterben zu lassen. Die Idee, wie er seinen berühmten, von ihm selbst so wenig geliebten Detektiv loswerden kann, kommt Conan Doyle bei einer Reise in die Schweiz. Grund dafür ist ein längerer Kuraufenthalt, den er gemeinsam mit Louise, seiner Ehefrau, unternimmt. Louise ist ernsthaft an Tuberkulose erkrankt. Der Aufenthalt in den Schweizer Bergen führt Conan Doyle eines Tages auch in den kleinen Ort Meiringen. Dort gibt es einen beeindruckenden Wasserfall. Arthur Conan Doyle gelingt es, seine Eindrücke vom Aufenthalt in der Schweiz in einer packenden Sherlock Holmes Kurzgeschichte zu verarbeiten. Sie trägt den vielsagenden Titel »Das letzte Problem«. Das Strand Magazine veröffentlicht sie im Dezember 1893. Dazu Markus Geisser, Sherlock Holmes-Experte aus der Schweiz. Sherlock Holmes arbeitet in seinem schwierigsten Fall. Das heißt, er hat seinen Erzfeind, sein Ebenbild gefunden. Er heißt Professor Moriarty, der sogenannte Napoleon des Verbrechens. Sherlock Holmes ist ihm auf die Schliche gekommen. Sherlock Holmes muss dann mit seinem Biografen und guten Freund Dr. Watson, reist er aus Sicherheitsgründen, reist er wirklich aus London ab, weil er hat schon einige Mordanschläge überlebt und entscheidet sich dann eigentlich, London zu verlassen. Professor Moriarty mit seinem Assistenten, der heißt Colonel Sebastian Moraine, der folgt ihm dann entlang dem romantischen Laubensee, kommen sie dann schlussendlich in Meiringen an. Holmes und Watson haben das Gefühl, dass sie Moriarty und Moraine abgeschüttelt haben und wollen daneben ihre Reise fortsetzen, von Meiringen nach Rosenlaube, ziemlich sicher nach Grindelwald. Und dann plötzlich kommt es eben raus, dass Moriarty tatsächlich ihnen weiterhin auf den Fersen ist, auch Colonel Sebastian Moraine. Er schickt dann einen Schweizer Jungen, schickt er dann rauf an den Reichenbachfall, wo mittlerweile Holmes und Watson ein bisschen ausrasten. Ja, sehr anstrengende Wanderung, wenn man darauf spaziert. Und Dr. Watson wird dann ins Hotel Englischer Hof nach Meiringen runtergelockt. Holmes weiß natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt, aber er denkt sich, ja gut, jetzt lasse ich den Watson gehen, weil wahrscheinlich werde ich jetzt mich mit Moriarty hier oben treffen. Das tun sie dann auch. Dann haben sie diesen berühmten Zweikampf am Reichenbachfall. tragisches Resultat ist, dass die beiden Moriarty und Holmes eng verknüpft im Kampf den Reichenbach-Fall hinunterfallen. Ja. In einer Hörspielinszenierung des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1966 eilen Dr. Watson und der Hotelbesitzer Steiler an den Reichenbach-Fall. Zu spät, um Sherlock Holmes noch retten zu können. Holmes! Holmes! Ist nirgends zu sehen. Kommen Sie, Herr Steiler. Wir müssen weitersuchen. Herr Doktor? Ja? Ich habe etwas gefunden. Holmes' Alpenstock. Vielleicht hat er ihn vergessen. Und hier ist noch was. Was? Fußspuren auf dem nassen Boden. Ja. Aber sehen Sie doch mal, sie führen bis zum Abgrund und dann hören sie auf. Ja, hier muss ein Zweikampf stattgefunden haben. Der ganze Boden ist aufgewühlt, alle Blumen zertreten. Nein, das kann doch nicht sein. Es gibt keine andere Erklärung. Auf der einen Seite die senkrechte Felswand und auf der anderen der Abgrund. Ich fürchte, Sie haben recht. Er ist abgestürzt. Die Sherlock-Holmes-Fans weltweit sind erschüttert. Nach dem Tod ihres Lieblings werden das Strand Magazine und auch Arthur Conan Doyle persönlich mit wütenden Briefen bombardiert. Viele Leser kündigen enttäuscht ihr Abonnement. Der Einzige, der trotz der Drohbriefe erleichtert aufatmet, ist Arthur Conan Doyle selbst. Endlich ist der Sherlock Holmes losgeworden. Oder etwa nicht? Dass Arthur Conan Doyle seinen berühmten Helden in der Schweiz hat sterben lassen, nehmen ihm seine Fans lange Zeit übel. Immer wieder muss er sich für seinen Entschluss rechtfertigen. Ich wurde viel dafür gescholten, weil ich diesen Herrn umgebracht habe. Aber ich plädiere nicht auf Mord, sondern auf Totschlag in Notwehr. Denn wenn ich ihn nicht umgebracht hätte, hätte er mit Sicherheit mich umgebracht. Die moderne Conan Doyle-Forschung bringt die Schweiz nicht nur mit dem Tod des berühmten Detektivs in Zusammenhang. Conan Doyles Aufenthalt im Winter 1893 hat durchaus auch positive Nachwirkungen. So lernt Conan Doyle in dieser Zeit in Davos die Gebrüder Banger kennen. Die beiden Schweizer besitzen vor Ort ein Sportgeschäft. Vor kurzem haben sie in Paris zum ersten Mal Skier kennengelernt. Die Banger-Brüder sind überzeugt davon, dass dieses neuartige Sportgerät genau das Richtige ist, um sich damit die schneebedeckten Schweizer Berge hinabzustürzen. Also beginnen sie damit, aus dem Ausland Skier zu importieren und in ihrem Geschäft in Davos zu verkaufen. Eines Tages laden sie Conan Doyle zu einer Skifahrt von Davos nach Arosa ein. Dazu der Schweizer Sherlock-Holmes-Fan Markus Geisser. Da hat er natürlich sofort Ja gesagt. Und ohne große Übungen ist er dann auf diese Skier gestiegen und ist dann auf den Berg rauf, mit Fellen natürlich, kein Skilift, das gab es damals noch nicht, nehme ich an, aufgestiegen und sind dann runter nach Arosa gefahren. Und was er dann gemacht hat, das ist eigentlich das Interessanteste. Er hat dann in dem Strand Magazine, wo eigentlich alle Sherlock Holmes Geschichten zum ersten Mal veröffentlicht worden sind, hat er einen Bericht verfasst über seine Skifahrten. Die ist wirklich lustig zu lesen. Also ich bin zum Beispiel kein guter Skifahrer und ich kann mir genau vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Das heißt, ist er dann sehr schnell runtergefahren und musste dann einfach immer wieder auf den Hosenboden sitzen, um das ein bisschen abzubremsen. Er hat sich tatsächlich auch den Hosenboden aufgerissen und es ist voller interessanter Anekdoten. Mein Schneider behauptet, Harris Tweed verschleiße nicht. Das ist reine Theorie, die einer gründlichen Überprüfung nicht standhält. Zwischen Furka-Pass und Arosa kann er zahlreiche Proben seines Stoffes besichtigen. Und heute, wenn man sich zum Thema Tourismus in der Schweiz ein bisschen auseinandersetzt, dann wird sehr schnell klar, dass das wahrscheinlich der erste Artikel war von einem berühmten Mann, also Arthur Conan Doyle, in einem sehr bekannten Magazin, ein erster Artikel zum Thema Skisport, der erschienen ist im englischen Sprachraum. Ein paar Skier wirken auf den ersten Blick nicht sonderlich heimtückisch. Es sind zwei 8 Fuß lange und 4 Zoll breite Leisten aus Ulmenholz mit eckigem Abschluss hinten und hochgezogenen Spitzen vorne und mit Riemen in der Mitte, um die Füße zu befestigen. Niemand käme bei ihrem Anblick in den Sinn, welche Möglichkeiten in ihnen lauern. Aber man zieht sie an, wendet sich noch einmal lächelnd seinen Freunden zu, um sicherzustellen, dass sie auch zuschauen, und im nächsten Augenblick steckt man schon kopfüber in einer Schneewehe und strampelt panisch mit beiden Beinen, kommt dann halb heraus, nur um gleich wieder gegen die Schneewehe zu stoßen und bereitet den Freunden damit mehr Vergnügen, als sie einem jemals zugetraut hätten. Sobald man sich vollkommen sicher fühlt, ist es aus. So dann, wenn man den Mund nicht gerade voller Schnee hat, gibt man die Namen einiger Schweizer Dörfer von sich, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ragaz zum Beispiel leistet auf diesem Gebiet ausgezeichnete Dienste und verhindert womöglich einen Eklat. So kann man doch heute sagen, dass Arthur Conan Doyle ein Förderer des Schweizer Skisports ist. Ja. Das ist das Besondere an dieser ganzen Geschichte. Er hat das Skifahren nicht eingeführt, aber er hat es ganz klar gefördert. Und mittlerweile gibt es sogar eine Gedenktafel im Davoser Kurpark, die gibt es schon seit über 40 Jahren, die ja eben daran gedenkt. Ja. Derart heitere Episoden bleiben für Conan Doyle Mitte und Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts eher die Ausnahme. Die Zeit nach dem Tod seiner berühmten Romanfigur verbringt er vor allem damit, sich um seine tuberkulosekranke Frau zu kümmern. Ich hatte in diesen paar Jahren alles, was ein Mann zum Glück braucht, sieht man von der andauernden Krankheit meiner Lebensgefährtin ab. Trotzdem rumorte es in mir. Ich fühlte mich zu etwas anderem berufen, aber mir war noch nicht klar, was dieses andere sein mochte. Ich beschäftigte mich fortwährend mit allen Weltreligionen. Die althergebrachten in ihrer landläufigen Form passten mir nur mehr so wenig wie einem Mann sein Kinderanzug. Man hat lange Zeit gesagt, dass Conan Doyle wie viele andere, vor allen Dingen durch die Erfahrungen während des Ersten Weltkriegs und den Verlust von Familienmitgliedern, zum Spiritismus gewechselt ist, um eben Kontakt zu den Verstorbenen aufnehmen zu können. Michael Ross aus Köln, Betreiber der Website www.baskerville.de, und führender Conan Doyle-Experte im deutschsprachigen Raum. Tatsache ist aber, dass er schon wirklich in seiner Jugend den Glauben an die katholische Kirche, mit dem er aufgewachsen war, verloren hat, was unter anderem mit seiner recht strengen jesuitischen Erziehung zu tun haben könnte. Und er hat während seines gesamten Lebens versucht, eine Alternative dafür zu finden. Es war jetzt nicht so, dass er glaubte, dass Materialismus die Antwort auf alle Fragen wäre. Er glaubte schon an eine gewisse Form von Religion, aber eben nicht an die des kirchlichen Katholizismus. Und hat sich schon relativ früh eben für den Spiritismus als Alternative interessiert. Er war von Anfang an sehr, sehr interessiert, ohne von Anfang an sehr gläubig zu sein. Also er hat viele Experimente unternommen, das, was man heute viel damit verbindet, so Tische rücken oder automatisches Schreiben oder Gedankenübertragung. Da hat er mit Freunden und Bekannten Experimente gemacht, ist in Veranstaltungen gegangen, wo das thematisiert wurde, hat sich hypnotisieren lassen. Aber er blieb in dieser ersten Phase während des 19. Jahrhunderts eigentlich immer eher skeptisch, ohne sein Interesse dabei zu verlieren und auch ohne dem irgendwie mit dem Argwohn entgegenzutreten, den wir vielleicht heute verspüren würden. Also es war auch damals einfach gesellschaftlich weit weniger ungewöhnlich, sich damit zu beschäftigen oder auch an solche Ideen zu glauben, als das heute der Fall ist. Er hat schon geglaubt, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dann, dass eben sein naturwissenschaftlicher Geist vielleicht eben auch den Weg zeigen könnte, wie man Kontakt zum Jenseits aufnehmen könnte. November 1893 tritt Arthur Conan Doyle der Gesellschaft zur Erforschung des Übersinnlichen bei. Einen Monat zuvor ist sein Vater in der Irrenanstalt an einem epileptischen Anfall verstorben. In der Folgezeit veröffentlicht Conan Doyle Aufsätze zum Spiritismus sowie einen kurzen Roman mit dem Titel »Der Parasit«. In diesem tritt Conan Doyles aufgeschlossene Einstellung gegenüber allem Übersinnlichen offen zutage. Im Mittelpunkt des Buches steht die Begegnung eines zunächst skeptischen Professors namens Gilroy mit einer Hypnotiseurin aus Trinidad. Gilroy erklärt sich einverstanden, der mysteriösen Miss Penclosa für einige hypnotische Experimente zur Verfügung zu stehen und wird von dieser am Ende dazu missbraucht, unter Hypnose die Bank von England auszurauben. Stellvertretend für Conan Doyle, dessen literarische Figur Sherlock Holmes alle anstehenden Probleme stets rational analysiert hat, zieht Professor Gilroy ein erstauntes Fazit. Ich habe die Seele immer als Produkt der Materie angesehen. Das Gehirn, dachte ich, produziert den Geist, wie die Leber die Gallenflüssigkeit absondert. Aber wie kann das stimmen, wenn ich miterlebe, wie ein Geist von fern agiert und mit der Materie spielt wie ein Musiker auf einer Violine? Der Körper erzeugt also nicht die Seele, sondern ist vielmehr das grobe Instrument, mit dessen Hilfe sich geistig-seelisches manifestiert. Ähnlich wie die Windmühle, die den Wind nicht erzeugt, wohl aber sein Wirken sichtbar macht. Das alles widersprach völlig meiner Art zu denken, war jedoch unbestreitbar möglich und eine Untersuchung wert. Das Buch »Der Parasit« verkauft sich schlecht. Dennoch wird das Übernatürliche Conan Doyle bis zum Ende seines Lebens nicht mehr loslassen. In welchem Ausmaß, das werden wir später in der dritten Stunde dieser langen Nacht noch hören. Vorerst aber erwartet die Öffentlichkeit, allen voran die Fans, von Arthur Conan Doyle nicht irgendwelche spiritistischen Abhandlungen oder Hypnoseromane, sondern neue Sherlock-Holmes-Geschichten. Conan Doyle wiederum denkt gar nicht daran. Stattdessen begibt er sich auf literarische Vortragsreise in die USA. Aber auch dort gibt es für ihn in Sachen Sherlock Holmes kaum einen Drinnen. In einer Anekdote erzählt Conan Doyle nach seiner Rückkehr aus den USA von einem Droschkenkutscher. Dieser bittet ihn auf der Fahrt zu einem seiner Vorträge um eine Eintrittskarte. »Wie in aller Welt haben Sie mich erkannt?« fragte ich ihn. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte er, »aber die Aufschläge Ihres Mantels sind ganz verknittert, dort, wo Sie von den hartnäckigen New Yorker Reportern gepackt wurden. Ihr Hut, der an der vorderen Krempe in Mitleidenschaft gezogen ist, zeigt an, wo Sie ihn gut festgehalten haben, um sich im Gedränge eines literarischen Mittagessens in Chicago behaupten zu können. Am Rest Ihres rechten Schuhs klebt ein Klumpen Erde aus Buffalo, an Ihren Kleidern hängt der Rauch einer Zigarre aus Utica, und Ihr Mantel selbst weist Spuren der schlampigen Behandlung durch einen Schaffner im Nachtzug nach Albany auf. Die Donutkrümel oben auf Ihrer Weste können nur aus Springfield stammen. Abgesehen davon geben die Aufkleber auf Ihrem Koffer vollständig Aufschluss über Ihre jüngsten Reisen. Gleich unter dem Blechschild mit dem Namen Conan Doyle.« In den Jahren des Übergangs vom 19. in das 20. Jahrhundert steht für Conan Doyle nach wie vor die Erkrankung seiner Ehefrau im Mittelpunkt des Alltags. Er hört, dass die Landluft in Sussex besonders rein und damit gut für Louise sein soll. Also kauft Conan Doyle in Hindhead, etwa 50 Meilen südwestlich von London, ein ansehnliches Grundstück. Ein befreundeter Architekt wird von ihm damit beauftragt, ein ebenso ansehnliches Haus zu entwerfen und bauen zu lassen. Bis es fertig ist, machen sich die Conan Doyles auf eine ausgedehnte Reise. Es geht nach Rom und nach Alexandria zu den ägyptischen Pyramiden. Einen weit stärkeren Eindruck auf Arthur Conan Doyle als die ausgedehnte Reise hinterlässt allerdings eine junge Frau, die er etwa zur gleichen Zeit kennenlernt. Sie heißt Jean Leckie. Dazu der Conan Doyle-Biograf Andrew Lycett. Als er Jean Leckie traf, war das für ihn ein geradezu elektrifizierender Moment in seinem Leben. Sie war eine attraktive, schwungvolle und gesellschaftlich aufgeschlossene junge Frau. Seine Ehefrau dagegen blieb meistens zu Hause und hatte schon immer nur selten gemeinsam etwas mit ihm unternehmen wollen. Als erfolgreicher Autor wünschte sich Conan Doyle aber eine Person, mit der er ausgehen konnte. Und mit Jean Leckie, seiner neuen Bekannten, übertrieb er das sogar etwas. Es gab keinen Zweifel daran, dass beide ineinander verliebt waren. Arthur Conan Doyle sieht sich mit einem großen Problem konfrontiert. Einerseits steht er als Ehrenmann fest zur eigenen Ehefrau. Fremdgehen kommt für ihn rein moralisch nicht in Frage. Andererseits leidet Louise schon seit 3,5 Jahren an Tuberkulose. Seitdem ist dem Ehepaar jeglicher körperlicher Kontakt aus medizinischen Gründen untersagt. There's a great debate about, you know, whether they became lovers or anything like that in a sense sexual relations. Ob Conan Doyle und Jean Leckie bereits zu dieser Zeit eine sexuelle Beziehung hatten, lässt sich heute nicht so genau sagen. Es gibt beispielsweise Unterlagen, die belegen, dass sich beide einmal diskret in einem Hotel trafen. Gleichzeitig aber stieg auch Conan Doyles Mutter in diesem Hotel ab. Und es klingt doch irgendwie komisch, dass das Paar zu einem Liebeswochenende nach Sussex aufgebrochen sein soll und Conan Doyle seine Mutter dorthin mitnahm. Klar ist zumindest, dass die Mutter ihm von ganzem Herzen eine glückliche Beziehung wünschte und ihn entsprechend unterstützte. Immerhin hatte sie ihre eigenen Erfahrungen mit einer problematischen Ehe gemacht, indem sie an Charles Doyle, einen Alkoholiker, geraten war. Sie selbst war inzwischen in das Haus von Brian Waller gezogen, jenes Mannes, der einst als junger Medizinstudent bei ihr zur Untermiete gewohnt hatte. Insofern hatte sie durchaus Verständnis dafür, dass ein Mann, der in einer nicht so glücklichen Ehe lebte, zusätzlich eine außereheliche Beziehung unterhielt. Vorausgesetzt, er ließ die eigene Ehefrau deswegen nicht im Stich. Und Conan Doyle hielt sich daran. Er blieb bei seiner Familie im Landhaus wohnen und traf Jean Leckie meistens in London, um mit ihr auszugehen. Wann und wie genau sich Arthur Conan Doyle und Jean Leckie kennenlernen, bleibt bis heute unklar. Erwähnt wird sie von ihm in seiner Autobiografie lediglich als die jüngere Tochter einer Familie aus Blackheath, die ich schon viele Jahre gekannt hatte und die eine gute Freundin meiner Mutter und meiner Schwester war. Conan Doyle macht seiner Geliebten klar, dass für ihn eine Scheidung von der tuberkulosekranken Louise auf keinen Fall in Frage kommt. Jean Leckie akzeptiert diese Entscheidung. Nach und nach werden außer Conan Doyles Mutter auch andere Mitglieder beider Familien ins Bild gesetzt. Alle achten tunlichst darauf, dass Louise, von Arthur zärtlich Tui genannt, von der außerehelichen Beziehung so wenig wie möglich mitbekommt. In einem Brief an die Mutter schreibt Conan Doyle: Ich empfinde nichts als Zuneigung und Respekt für Tui. Während unseres gesamten Ehelebens fiel nie ein böses Wort zwischen uns. Und ich will ihr niemals auch nur den geringsten Schmerz bereiten. Thank you. Die, die neben Conan Doyle und Jean Leckie am meisten unter der diskreten Affäre zu leiden haben, sind Conan Doyles Kinder, Mary und Kingsley. Als ihr Vater Jean Leckie kennenlernt, sind sie 8 bzw. 5 Jahre alt. Wenn Conan Doyle von seinen vielen Reisen und sozialen Verpflichtungen nach Hause zurückkehrt, dann ist er öfters als früher launisch und gereizt. Zwischen zwei Frauen emotional hin und her gerissen zu sein, scheint ihm doch erheblich zuzusetzen. Ob er deshalb geistige Ablenkung sucht? Jedenfalls teilt er seiner entsetzten Familie im Dezember 1899 mit, dass er sich freiwillig zum Kriegseinsatz in Südafrika melden wird. Im Burenkrieg kämpfen britische Truppen gegen die verbündeten Regierungen der Südafrikanischen Republik und des sogenannten Oranje-Freistaats. Beide Gebiete stehen eigentlich unter der politischen Kontrolle der Briten. Jetzt sind sie durch die Buren besetzt, europäische Siedler meist niederländischer Abstammung. Die Buren pochen darauf, dass sich die Briten aus den betroffenen Gebieten zurückziehen. Daraufhin erklärt ihnen der britische Kolonialminister offiziell den Krieg. Conan Doyle war schon immer an kriegerischen Auseinandersetzungen interessiert gewesen und hatte auch Bücher geschrieben, in denen historische Schlachten eine Rolle spielten. Selbst an einem Krieg teilgenommen hatte er aber noch nie. Er war damals schon 40 Jahre alt und wollte sich den britischen Truppen anschließen. Seine Mutter war strengstens dagegen, unter anderem deshalb, weil sie mit den Buren sympathisierte. Am Ende einigten sich Conan Doyle und sie auf einen Kompromiss. Er sollte als Arzt in einem Feldlazarett arbeiten. Zu dieser Zeit hatte Conan Doyle bereits damit begonnen, eine Geschichte des Burenkrieges zu schreiben. Insofern war er auch als Autor an dem Thema interessiert. Bis dahin hatte er schon alles Mögliche geschrieben: Gedichte, Theaterstücke, Kurzgeschichten und Romane. Eine historische Abhandlung fehlte dagegen noch. Der erste von mehreren Teilen erschien bereits, als der Krieg noch im Gange war. Die Kranken und Verwundeten wurden waggonweise vor unseren Türen ausgeladen und die eigentliche Arbeit begann. Die schlimmste chirurgische Abteilung nach einem Gefecht wäre im Vergleich mit unserem Pavillon ein Hort der Sauberkeit. 4 Wochen, die eine Typhusepidemie bei uns wütete, können unter angenehmen Bedingungen sehr kurz sein. Aber sie erscheinen unendlich lang unter Bedingungen wie diesen, umgeben von hässlichen Anblicken, Geräuschen und Gerüchen, während sich ein Schleier aus Fliegen über alles legt, das Essen bedeckt und sogar in den Mund einzudringen versucht, jeder einzelne von ihnen ein Krankheitsherd. Ich glaube, dass nur wenige Menschen in Südafrika härter gearbeitet haben als ich zwischen meiner Geschichte des Burenkrieges und meiner medizinischen Arbeit. Im Juli 1900 erklärt Arthur Conan Doyle seine Tätigkeit als Militärarzt in Südafrika für beendet. Obwohl der Krieg gegen die Buren noch 2 weitere Jahre lang andauern wird, zieht es ihn zurück in die Heimat. Zum einen will er den ersten Teil seiner Geschichte des Burenkrieges endlich fertigstellen. Zum anderen sehnt er sich nach seiner Familie und nach Jean Leckie, seiner Geliebten. Am 11. Juli geht Arthur Conan Doyle in Kapstadt an Bord des Dampfers SS Britain, um nach England zurückzufahren. Was er noch nicht ahnen kann: Während der Überfahrt nach Southampton wird er einem Mann begegnen, der Conan Doyles schriftstellerische Laufbahn entscheidend beeinflussen wird. Im März 1901 schreibt Arthur Conan Doyle einen Brief an den Herausgeber des Strand Magazine. Ich habe die Idee zu einem wahrhaften Schauerroman für The Strand. Er steckt voller Überraschungen und bietet sich gut für eine Veröffentlichung in Fortsetzung an. Es gibt eine Bedingung. Ich muss es mit meinem Freund Fletcher Robinson gemeinsam machen und sein Name muss neben dem meinem stehen. Ich garantiere, dass die Geschichte zur Gänze von mir stammt und unverwässert in meinem Stil geschrieben ist, weil ihre Leser das so mögen. Weil von ihm aber die Grundidee und Lokalkolorit stammen, bin ich der Meinung, dass sein Name ebenfalls genannt werden muss. Falls Sie interessiert sind, will ich meine üblichen 50 Pfund pro 1000 Wörter für alle Rechte. Bertram Fletcher Robinson, den Conan Doyle in seinem Brief erwähnt, ist der Mann, dem er kurz zuvor an Bord des Dampfers bei der Überfahrt von Südafrika nach England begegnet ist. Schon zuvor sind sich beide ab und zu in einem Londoner Club begegnet, dem beide als Mitglieder angehören. Fletcher Robinson, 11 Jahre jünger als Conan Doyle, ist eigentlich Jurist. Zuletzt hat er für eine Londoner Tageszeitung als Korrespondent aus Südafrika berichtet. Zu Fletcher Robinsons Veröffentlichungen zählen auch literarische Stoffe, Gedichte, ein Theaterstück sowie eine Kurzgeschichte. Dartmoor, über 100 Jahre später. Wir befinden uns auf dem Friedhof von St. Andrew's Church in Iplepen im Südwesten Englands. Hierher gebracht hat uns Paul Spiring. Er hat Fletcher Robinsons Leben und Werk bis ins kleinste Detail erforscht. Obwohl Fletcher Robinson zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Kriminalgeschichten in englischen Zeitschriften veröffentlicht hat, kann sein Ruhm als Autor mit dem seines einstigen Freundes Arthur Conan Doyle bei weitem nicht mithalten. Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass Fletcher Robinson schon sehr früh, nämlich im Alter von nur 36 Jahren, verstorben ist. Paul Spiring führt uns zu Fletcher Robinsons Grabstein. Fletcher Robinsons Grabstein ist einer der größten und beeindruckendsten auf dem ganzen Friedhof. Gladys, seine Frau, war 21 Jahre alt. Er selbst 32, als sie sich 1901 zum ersten Mal trafen. Gladys gab als Berufsbezeichnung Schauspielerin an, aber ich habe keinerlei Beleg dafür finden können, dass sie jemals irgendwo aufgetreten ist. Sie wollte sich selbst wohl nur einen Hauch von Glamour geben. Fletcher Robinson starb, nachdem er bei einem Paris-Aufenthalt 1906 aus einem Wasserhahn im Hotel unsauberes Wasser getrunken hatte. Todesursache war letztlich eine Bauchfellentzündung. Die Beerdigung fand am 24. Januar 1907 statt. Sein Leichnam kam mit dem Zug aus London. Conan Doyle konnte an der Beerdigung seinerzeit nicht persönlich teilnehmen, vermutlich weil er damals beruflich sehr viel um die Ohren hatte. Stattdessen schickte er einen Kranz mit der Aufschrift »In liebevoller Erinnerung an einen ganz besonderen Freund« von Arthur Conan Doyle. Fletcher Robinsons besondere Bedeutung für Arthur Conan Doyle geht aus einem Brief hervor, den dieser am 1. Juni 1901 an seine Mutter schreibt. »Ich befinde mich hier in der höchstgelegenen Stadt Englands. Robinson und ich erkunden zusammen das Moor für unser neues Sherlock-Holmes-Buch. Ich glaube, es wird mir leicht von der Hand gehen. Tatsächlich bin ich schon fast zur Hälfte fertig. Dieser Holmes könnte besser nicht sein. Er basiert auf einer höchst dramatischen Idee, die ich Robinson verdanke. Wir haben heute 22 Kilometer durch das Moor geschafft und sind jetzt angenehm erschöpft. Ein wunderbarer Ort, dieses Moor. Vom Standpunkt eines Wissenschaftlers aus betrachtet, gibt es nichts Vergleichbares. Weitläufig, karg und geheimnisvoll. Sehen Sie die hellgrünen Flächen dahinter den Sträuchern? Sieht noch ein bisschen trostloser aus als der Rest. Trostlos? Das ist der große Grimpen Mayer. Ein falscher Schritt bedeutet den Tod. Gerade gestern erst ist eines der Moorponys in den Sumpf geraten. Hat mich ganz krank gemacht, es so hilflos zappeln zu sehen und in Todesangst sein Rufen. Was ist das? Ach das? Nun, die Leute hier sagen, es ist der Hund. Na, sicherlich glauben doch sie einen solchen Quatsch nicht. Moore machen oft seltsame Geräusche. Vielleicht ist es auch der Schrei einer Rohrdommel. Einer Rohrdommel? Ja, ein sehr seltener Vogel. Praktisch schon ausgestorben. Wohl nur noch ein paar von ihnen leben im Moor. Halt! Stopp! Passen Sie auf! Halt! Da ruft jemand um Hilfe. Die Stimme einer Frau. Ein Glück, dass Sie mich gehört haben. Ein paar Schritte weiter und Sie wären im Moor versunken. Es sieht so harmlos aus, aber erst gestern ist ein kleines Pferd hineingeraten und ganz schrecklich verendet. Conan Doyles Schreiben an seine Mutter macht klar, das, was von ihm und Fletcher Robinson zunächst als Schauerroman geplant war, hat sich im Laufe weniger Wochen in ein neues Sherlock-Holmes-Abenteuer verwandelt. Der Grund dafür, dass Conan Doyle die ihm eigentlich so verhasste Figur wieder auferstehen lässt, ist vor allem finanzieller Natur. Conan Doyles letzte Veröffentlichungen, neben der Geschichte des Burenkrieges, unter anderem ein Liebesroman, waren alles andere als Verkaufsschlager. Abgesehen davon braucht die geplante Schauergeschichte auch eine starke Hauptfigur. Hierfür bietet sich Sherlock Holmes geradezu an. Das Buch bekommt den Titel »Der Hund der Baskervilles«. Dabei macht Conan Doyle unmissverständlich klar, dass sein Detektiv nicht etwa von den Toten auferstanden ist. Nein, die Ereignisse, die hier geschildert werden, haben sich ausdrücklich alle vor Sherlock Holmes' Tod am Schweizer Reichenbach-Fall zugetragen. Die Idee für den Plot und für einzelne Figuren des neuen Abenteuers wiederum verdankt Conan Doyle seinem Freund Bertram Fletcher Robinson. Dieser führt ihn im Frühjahr 1901 durch Dartmoor und berichtet während ausgedehnter Spaziergänge von rätselhaften und geheimnisvollen Ereignissen, die sich zum Teil vor Hunderten von Jahren in dieser unheimlichen Gegend zugetragen haben soll. So this is St. Andrew's Church, Ashburton. It's quite an old church. Auf den Spuren des berühmten Hundes der Baskervilles führt uns Paul Spiring auf einen weiteren Friedhof. Diesmal geht es in den kleinen Ort Ashburton am Rande des Dartmoors. Okay, so this is the actual grave of Henry Baskerville. And the story goes that at the end of May and the beginning of June. Das ist das Grab von Henry Baskerville. Er hatte Doyle und Robinson Ende Mai 1901 zunächst mit seiner Kutsche zum Hotel gebracht, bevor die beiden einen ausführlichen Spaziergang durch das Moor machten. Später hat er sie dann an einem vereinbarten Treffpunkt eingesammelt und mit der Kutsche zurück ins Hotel gebracht. The likelihood is that Baskerville then met them at an agreed point and then brought them back. Im Roman wird Conan Doyle dem Kutscher Henry Baskerville später ein literarisches Denkmal setzen. Und nicht nur ihm. Paul Spiring zeigt uns zwei weitere Grabsteine auf demselben Friedhof. Beide befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Grab des Henry Baskerville. Of course, James Mortimer is the chap that goes to Baker Street in the first instance and reports to Sherlock Holmes, the death of Sir Charles. James Mortimer ist derjenige, der im Buch zu Sherlock Holmes in die Baker Street kommt und diesen darüber informiert, dass Sir Charles Baskerville ums Leben gekommen ist und der dann von der Legende der Baskervilles erzählt. Im wahren Leben war James Mortimer Direktor der Grundschule in Ashburton. Es ist aber nicht klar, ob er ein Bekannter von Baskerville, dem Kutscher, war und ob er Conan Doyle und Fletcher Robinson jemals persönlich getroffen hat. Interessant ist zumindest, dass sein Grab und das von Henry Baskerville derart dicht beieinander liegen. In der Verfilmung des Romans aus dem Jahre 1939 ist Mortimer kein Grundschuldirektor, sondern Arzt. Mr. Holmes. Sie sind der einzige Mensch in ganz England, der mir helfen kann. Nun möchten Sie sich nicht setzen? Danke. Ein Freund von mir ist in großer Gefahr. Darf ich seinen Namen wissen? Sir Henry Baskerville. Erbe des Grundbesitzes Baskerville Hall. Ich bin in tödlicher Angst. Sir Henrys Leben könnte bald ausgelöscht werden. Und wie kommen Sie darauf? Ich habe Informationen, die darauf hindeuten, dass seit Jahrhunderten schon jeder Baskerville, der den Grundbesitz geerbt hat, sehr bald gewaltsam und plötzlich starb. Aber soweit ich mich erinnere, Sir Charles starb doch eines natürlichen Todes, Herzversagen. Das mag so sein. Und so befand auch die Gerichtsbarkeit, die mich als Sir Charles Arzt ja befragt hatte. Aber es gibt einen Punkt, den ich vor der Polizei verschwiegen hatte. Vor jedermann. Ja? Ungefähr 50 Meter von der Stelle, wo Sir Charles tot zusammengebrochen war, sah ich Fußspuren. Von einem Mann oder einer Frau? Mr. Holmes, es waren die Abdrücke von einem riesigen Hund. Um der Legende vom Hund der Baskervilles auf den Grund zu gehen, müssen wir noch einen dritten Friedhof aufsuchen. Diesmal fährt Paul Spiring mit uns nach Buckfast Light, knapp 60 Kilometer von Plymouth entfernt. Hier befindet sich der Friedhof der örtlichen Dreifaltigkeitskirche, der Holy Trinity Church. Das Kirchenschiff stammt aus dem 15. Jahrhundert und liegt auf einem kleinen Hügel. Spiring öffnet vorsichtig das schmiedeeiserne Friedhofstor und führt uns einen gepflegten Kiesweg entlang. Es geht vorbei an zum Teil imposanten Gräbern. Nach etwa 50 Metern bleiben wir vor einer quadratischen Grabkammer mit Spitzdach stehen. Sie liegt direkt vor dem Eingang zur Kirche. Das alleine deutet bereits darauf hin, dass sich hier die Grabstätten der reichsten und wichtigsten Bürger des Ortes befinden, erklärt Paul. In this particular tomb, there are inscriptions on the gravestone, which itself has a story, which I'll tell you about in a minute. But in diesem Grab liegen Squire Richard Cabell der Erste und Squire Richard Cabell der Zweite. Unklar ist, ob hier auch Squire Richard Cabell der Dritte begraben wurde. Sicher ist aber, dass er für die Romanfigur Hugo Baskerville gewissermaßen Modell gestanden hat. Richard Cabell der Dritte starb 1672. Die Familiengruft ist in den vergangenen 150 Jahren immer wieder durch Vandalismus beschädigt worden, weil der Ruf dieses dritten Cabells nicht gerade der beste ist. Die große Granitplatte auf dem eigentlichen Grab, die eine Tonne wiegt, soll Cabells Geist angeblich davon abhalten, das Grab zu verlassen und durchs Moor zu streifen. Nachdem das Grab immer wieder beschädigt worden war, hat man etwa 1860 ein Eisengitter um die Gruft gezogen, um Vandalen abzuhalten. Ende Dezember 1649 fror das Parlament all ihre Besitztümer ein, weil Richard Cabell der Dritte im englischen Bürgerkrieg damals auf Seiten der Royalisten mit König Charles I. kämpfte. Um seinen Besitz zurückzuerhalten, wurde Cabell gezwungen, sich vom König loszusagen und dem Parlament gegenüber Treue zu schwören. Dies führte dazu, dass innerhalb der königstreuen lokalen Bevölkerung viele Gerüchte über Squire Richard Cabell III. Verbreitet wurden. So soll er beispielsweise eines Nachts nach Hause gekommen sein und seine Frau beschuldigt haben, fremdgegangen zu sein. Daraufhin soll seine Frau wütend das Haus verlassen haben und ins Moor gerannt sein. Cabell folgte ihr mit seinem Jagdmesser. Und als er sie einholte, schnitt er ihr damit die Kehle durch. Die Legende besagt auch, dass die Frau ein treues Haustier besessen haben soll, einen irischen Bluthund. Dieser soll nach dem Tod seiner Herrin bei ihrem Leichnam geblieben sein. Und manch einer behauptet, sein Heulen sei heutzutage noch in windigen Nächten zu hören. Interessant ist, dass die offiziellen Dokumente dieser Legende eindeutig widersprechen. Demnach hat Lady Cabell ihren Mann ganze 12 Jahre überlebt. Das hat aber nichts daran ändern können, dass die Legende über die Jahrhunderte immer weiter erzählt worden ist. Und man kann wohl davon ausgehen, dass Fletcher Robinson diese Story auch seinem Freund Arthur Conan Doyle erzählt hat, als sie beide mit der Kutsche durch Dartmoor gefahren sind. Und dass der die Legende dann für seinen Roman vom Hund der Baskervilles übernommen hat. Of course, the yeoman's daughter fleeing from the clutches of Sir Hugo Baskerville across the moor. And of course eventually being captured, hunted down by hounds and murdered. Und dann, vor ein paar Tagen, habe ich als einer der Erbschaftsverwalter dies gefunden. Dieses alte Dokument. Legende vom Hund der Baskervilles. Zur Zeit der großen Revolution war Besitzer des Ritterguts Baskerville ein Mann namens Hugo. Ein äußerst unbeherrschter und gottloser Mensch. Eines Tages verliebte er sich in die Tochter eines Pächters, der ein Stück Land in der Nähe der Baskerville-Güter bewirtschaftete. Das Mädchen jedoch wollte nichts von ihm wissen, denn es fürchtete seinen bösen Ruf. So kam es, dass sich dieser Hugo mit 5 oder 6 seiner Kumpane auf den Hof stahl und sie einfach entführte. In Baskerville Hall angekommen, sperrte man das Mädchen in eines der oberen Gemächer, während Baskerville und seine Freunde sich einer Zecherei hingaben, wie es ihre allabendliche Gewohnheit war. Das arme Fräulein verlor fast den Verstand bei dem Gegröle und den schrecklichen Flüchen, die von unten zu ihr heraufdrangen. Schließlich gelang es ihr, sich an dem rankenden Efeu der Südwand herunterzulassen und über das Moor heimwärts zu fliehen. Kurze Zeit darauf verließ Hugo Baskerville seine Zechkumpane und fand den Käfig leer und den hübschen Vogel entflogen. Er bekam eine Wut wie vom Teufel besessen, rannte hinunter in den Speisesaal, sprang auf den großen Tisch, dass die Flaschen und Becher nur so klirrten, und schrie, er sei bereit, Leib und Seele den Mächten des Bösen zu verschreiben, wenn es ihm nur gelänge, das Mädchen wieder einzufangen. Und seinen Knechten befahl er, seine schwarze Stute zu satteln und die Meute loszumachen. Dann gab er den Hunden ein Taschentuch des Mädchens, setzte sie auf die Fährte und jagte mit ihnen im Mondschein auf das Moor hinaus. Bald danach schwang sich die ganze Gesellschaft von 13 Männern auf die Gäule und folgte ihm. Doch plötzlich vernahmen sie ein Galoppieren quer über das Moor und die schwarze Stute mit Schaum vor dem Maul kam mit hängenden Zügeln und leerem Sattel an ihnen vorbei. Schnell ritten sie weiter, bis sie endlich auf die Meute stießen, die winselnd über einer tiefen Grube stand. Der Mond schien hell auf die Lichtung und in der Mitte lag das Mädchen. Tot. Aber nicht der Anblick der Leblosen war es, der den Männern die Haare zu Berge stehen ließ, noch Hugo Baskervilles neben ihr liegender Leichnam, sondern ein widerliches Ungetüm, das über ihn gebeugt die Zähne an seiner Gurgel hatte, ein großes, schwarzes Monstrum wie ein Hund, aber größer als irgendein anderer, den je ein Mensch erblickt hat. Und unmittelbar vor ihren Augen riss diese Bestie dem Baskerville die Kehle aus dem Hals und wandte dann seinen feurigen Blick und seine bluttriefenden Lefzen den Männern zu, die vor Schreck aufschrien und um ihr Leben ritten und das Moor mit ihren Angstschreien erfüllten. So lautet die Chronik vom ersten Erscheinen des Hundes von Baskerville, von dem es heißt, er werde künftig die ganze Familie mit Schrecken verfolgen. Ich habe alles niedergeschrieben, so wie es sich zugetragen hat, und ich rate euch zur Vorsicht. Überquert nie das Moor nach Anbruch der Dunkelheit, wenn die Mächte der Finsternis dort ihr Spiel treiben. Baskerville Hall, 1742. Paul erzählt uns, wie er selbst bei seinen Recherchen einmal um Mitternacht auf den Friedhof der Dreifaltigkeitskirche gekommen ist, nur um zu sehen, ob die Grabkammer der Familie Cabell auch heute noch etwas von der düsteren Legende ausstrahlt, die ihr seit Hunderten von Jahren anhaftet. Eine Viertelstunde alleine nachts auf diesem verlassenen Friedhof habe ihm gereicht, sagt Paul. Noch einmal werde er sich das bestimmt nicht antun. Nun sind wir da, Sir Henry, im so berühmten Dartmoor. Es hat eine bewegte und lange Geschichte. Sehen Sie da drüben? Das waren einmal Steinhäuser von Menschen im Neolithikum gebaut. Das ist 50 bis 100.000 Jahre her. Sie nehmen doch nicht an, dass es die Baskervilles damals schon gab. Und sehen Sie da drüben, hinter dem Hügel, diese dunklen Flecken. Das ist der große Grimpenmaier. Der tückischste Morast, den es in dieser Gegend gibt. Tausende von Lebewesen sind schon in seiner bodenlosen Tiefe versunken. Tja, es sieht so friedlich aus. Einfach faszinierend. Oh ja, Sir Henry. Und geheimnisvoll. Kein Wunder, dass die Leute hier in dieser Gegend an die seltsamsten Dinge glauben. Einige werden Ihnen erzählen, dass nichts jemals so richtig stirbt hier in diesem Moor. Nach einiger Zeit glaubt man selbst daran. Tatsächlich? Glauben Sie das? Natürlich nicht. Wenn ich alle Legenden über diesen Ort glauben würde, wollte ich hier nicht leben. Ich hätte nicht den Mut dazu. Und jetzt sehen Sie da vorn Baskerville Hall, die Heimat Ihrer Vorfahren, Sir Henry. So wie sich im Film Sir Henry auf den Weg macht, um das Baskerville'sche Erbe anzutreten, setzen auch wir uns per Kutsche in Bewegung. Paul hat einen ganz besonderen Abend für uns arrangiert. Ein Einspänner holt uns und mehrere andere Gäste ab und bringt uns gewissermaßen in das Herz von Dartmoor. Genauer nach Laughterhole House, dem einsamen Landsitz der Lady Frankland. Lady Frankland heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Sylvia Agnew. Heute aber wird sie für uns wieder einmal in ihre Lieblingsrolle schlüpfen und uns zu einem ganz besonderen Abendessen in viktorianischem Stil empfangen. Nachempfunden jener Epoche, in der der Roman um den Hund der Baskervilles angesiedelt ist. Und dazu gehört auch die stilechte Anreise per Kutsche. Kurz bevor wir in Laughterhole House ankommen, sehr einsam gelegen und nur durch einen dunklen Wald zu erreichen, hören wir plötzlich, gar nicht so weit entfernt, das Jaulen eines offenbar blutrünstigen Hundes. Come on. Come on. Good evening. Okay. Good evening. Good evening. Endlich sind wir angekommen. Geradezu majestätisch liegt vor unseren Augen der Landsitz Laughter Hole. Wir werden von einem Butler empfangen. Dann geleitet er uns zum Hauseingang. Good evening. Good evening. Guten Abend. Guten Abend. Tilly, das Dienstmädchen, nimmt uns die Mäntel ab. Wie der Butler trägt auch sie Dienstkleidung in viktorianischem Stil. Wir fühlen uns auf einen Schlag um 100 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Ist recht, als Tilly uns ins Wohnzimmer führt. Dort, am Kamin, wartet bereits Sylvia Agnew auf uns. Besser gesagt, Lady Frankland. In ihrem roten viktorianischen Kleid, das bis auf den Fußboden reicht, sieht sie wirklich fantastisch aus. Milady, we have Christian. Yes. And Petra. Yes. And Alistair. Alistair, welcome. Yes. Do come in. I don't know why I can get the German ones and not the English one. Well, Scottish, I suppose. Do come in. Welcome, yes. Lady Frankland. Welcome. Good evening. Good evening. Nice to meet you. And you. Welcome, Petra, my dear. Nice to meet you. And you, Alistair. Welcome. And have you had a safe journey? Yes, yes, perfectly safe. Auf Lady Franklands Anweisung reicht Tilly jedem von uns erst einmal ein Glas Champagner. Das hilft uns, die eigenen Nerven zu beruhigen. Tilly. Das Jaulen des Hundes, das wir kurz vor der Ankunft aus der Ferne gehört haben, hat uns doch etwas nervös gemacht. Kurz darauf treffen die übrigen Gäste ein. Auch sie sind von einem Einspänner hergebracht worden, auf dem neben dem Kutscher nur drei Personen Platz finden. Allmählich beginnt sich die nervöse Atmosphäre etwas zu entspannen. Alle Gäste bewundern den stilvoll gedeckten Tisch. Der Epoche angemessen, in die uns Lady Frankland und ihr Personal versetzt haben, gibt es keinerlei elektrische Beleuchtung, sondern ausschließlich Kerzen. Zu unserer großen Freude gibt sich an diesem Abend sogar Sherlock Holmes persönlich die Ehre. Er sieht genauso aus, wie wir ihn uns immer vorgestellt haben oder wie manche von uns ihn auch aus Filmen kennen, nur etwas älter. Ein distinguierter Herr um die 60, mit leicht ergrautem Haar, Pfeife rauchend und in ein grünes Tweed-Kostüm gekleidet. Sherlock Holmes erklärt uns, dass er heute Abend gekommen sei, um das Rätsel um den Hund der Baskervilles aufzuklären. Das scheint so manch einen der Anwesenden erst recht in Panik zu versetzen. Allen voran Tilly, das Hausmädchen. Sie scheint extrem verstört und lässt vor Schreck sogar ein paar Teller fallen. Tilly behauptet, am Fenster einen großen, unheimlichen Hund gesehen zu haben. Sie lässt sich durch nichts und niemanden beruhigen. Noch kann der eine oder andere Gast über Tillys Schreckhaftigkeit lachen. Wenig später aber taucht der Hund der Baskervilles plötzlich am Wohnzimmerfenster auf. Die Augen der Bestie leuchten hellgrün. Ein wirklich furchterregender Anblick. Oh mein Gott! Oh mein Gott, look at the window! Oh, it's the hound! Jetzt, wo sich der Hund dem Haus bedrohlich genähert hat, steuert der Abend ganz allmählich auf ein dramatisches Finale zu. Plötzlich sind draußen grauenhafte Schreie zu hören. Sherlock Holmes schickt Perkins, den Butler, auf die Terrasse, um nachzusehen, was los ist. Perkins, der Butler, hat den Hund der Baskervilles erschossen. Aber es gibt auch ein menschliches Todesopfer zu beklagen. Wie Sherlock Holmes feststellt, handelt es sich um einen Sträfling, der kurz zuvor aus dem berüchtigten Gefängnis von Dartmoor entflohen ist, das sich ganz in der Nähe befindet. Jetzt, endlich, scheint es für den berühmten Detektiv an der Zeit, das wahre Rätsel um den Hund der Baskervilles zu entschlüsseln. Sherlock Holmes erklärt uns, was es mit dem heutigen Dinner wirklich auf sich hat. Doch die schockierende Auflösung soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Wer hinter das Geheimnis des Hundes aus Dartmoor kommen will, der muss sich schon selbst auf den Weg nach Laughter Hole House machen. Wir jedenfalls sind froh, mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Abgesehen davon haben wir ein wirklich vorzügliches Fünf-Gänge-Menü genossen. Damit wäre dieser Fall abgeschlossen, Sir Henry. Ein sehr interessanter Fall für Ihre Annalen, Watson. Ein tollwütiger Hund und ein genialer Verbrecher. Und ein noch genialerer Detektiv. Ich bin Ihnen zutiefstem Dank verpflichtet. Oh, das sind wir doch alles, Sir Henry. Mr. Holmes, wir haben Sie schon immer sehr bewundert, wie jeder Engländer. Ihr Erfolg als unser größter Detektiv ist auf der ganzen Welt bekannt. Doch diesmal, wir konnten sehen, wie Sie arbeiten. Zu wissen, dass es in England einen Mann gibt wie Sie, das gibt uns ein beruhigendes Gefühl der Freude und der Sicherheit. Gott segne Sie, Mr. Holmes. Nicht nur uns hat die Story vom Hund der Baskervilles gepackt. Die Veröffentlichung der ersten Sherlock-Holmes-Erzählung nach fast 7 Jahren Pause wird 1902 zu einem sensationellen Verkaufserfolg. Zunächst als Fortsetzungsgeschichte im Strand und anschließend als Buchveröffentlichung. Auch jenseits des Atlantiks stößt der Hund der Baskervilles auf gewaltiges Interesse. Die US-amerikanische Zeitschrift Collier's Weekly bietet Conan Doyle $25.000 für den Fall an, dass er sich bereit erklärt, ein halbes Dutzend weiterer Sherlock-Holmes-Geschichten zu schreiben. Alternativ $30.000 für 8 beziehungsweise $45.000 für 13 neue Episoden. In jedem Fall handelt es sich um eine astronomisch hohe Summe. Conan Doyle wird schwach und sagt zu. Und noch in einem zweiten Fall lässt sich der Autor breitschlagen, diesmal auf Druck seiner Mutter. Im August 1902 schlägt König Edward VII. Von England Arthur Conan Doyle als Zeichen der Anerkennung für dessen Verdienste im Burenkrieg zum Ritter. Fortan darf sich Conan Doyle Sir Arthur Conan Doyle nennen, eine Bezeichnung, auf die er eigentlich keinen besonders großen Wert legt. Zumindest hat er das ein paar Monate zuvor noch seiner Mutter schriftlich versichert. Ich versichere dir, dass wenn du, Jean und meine Schwester Lottie, also die drei Personen, die ich auf der Welt am meisten liebe, vor mir auf den Knien angerutscht kämen, selbst dann könnte ich diesen Titel nicht annehmen. Das ist für mich eine Frage des Prinzips. Ich habe mir nie etwas aus Titeln gemacht. Das habe ich immer gesagt und keine Macht der Welt könnte mich dazu bringen, einen anzunehmen. Ich hoffe, du wirst dich meiner Sichtweise noch anschließen und einsehen, wie erbärmlich ein Ritterschlag ist. Auf Drängen seiner Mutter lässt sich Conan Doyle letztlich aber doch auf die Ehrung ein. König Edward schlägt ihn zum Ritter. Es dauert auch gar nicht lange, da wird der Ritter sogar zum Retter. Und zwar für 2 Männer, die Sir Arthur Conan Doyle unabhängig voneinander um Hilfe bitten. Das Kuriose dabei ist, in beiden Fällen schlüpft der berühmte Schriftsteller gewissermaßen in die Rolle ausgerechnet jener Figur, von der er selbst eigentlich gar nichts mehr wissen will. Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle wird höchstpersönlich zum Privatdetektiv. Und das nicht etwa in einem Buch oder in einer Kurzgeschichte, sondern im wirklichen Leben. Wie und warum es dazu kam, das erzählen wir in der 3. Stunde unserer langen Nacht. Rein beruflich verlaufen die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts für Arthur Conan Doyle zunächst sehr erfolgreich. Die Geschichte über den Hund der Baskervilles hat sich als riesiger Erfolg entpuppt. Seitdem hat Conan Doyle wieder damit begonnen, gegen Zahlung eines fürstlichen Honorars weitere Sherlock Holmes Kurzgeschichten zu schreiben. Privat dagegen macht der berühmte Autor schwierige Zeiten durch. Im Juli 1906 stirbt Louise, seine Ehefrau. Sie hatte die letzten 13 Jahre ihres Lebens schwer unter ihrer Tuberkuloseerkrankung gelitten. Dazu Michael Ross, führender Conan Doyle-Experte im deutschsprachigen Raum. Also er wollte sich nicht von ihr trennen und hat auch als viktorianischer Gentleman immer seinen Ehrbegriff sehr hoch gehalten und deswegen auch keine Affäre mit seiner neuen Liebe anfangen wollen. Insofern war es auf der einen Seite eine Zeit der Trauer, auf der anderen Seite eine erlösende Situation, aber er wusste nicht so recht, was er mit sich anfangen sollte. Er war sehr unruhig, sehr rastlos, er hat viele Sachen dann angefangen, die ihm dann doch letztlich nicht so zusagten und wusste offenbar nicht so recht mit sich, was anzufangen. Ein halbes Jahr nach dem Tod von Louise kommt plötzlich so etwas wie Abwechslung in Conan Doyles Alltag. Bei ihm meldet sich ein Mann namens George Adelgee. Adelgee bittet Conan Doyle um Hilfe. Die Geschichte, die er zu erzählen hat, klingt geradezu unglaublich. George Adelgee war der Sohn eines indischen Pfarrers, der selber in Indien geboren wurde und dann nach England gegangen ist. Er ist zum Anglizismus konvertiert und hat dort eine Pfarrei bekommen. Aber er war eben Parse, das heißt, äußerlich sah er eben definitiv anders aus als die ländliche Bevölkerung des Ortes, in dem er dann Pfarrer war. Die Familie Adelgee lässt sich in Great Wylie nieder. Hier, in der Grafschaft Staffordshire im Herzen Englands, tritt George Adelgees Vater 1876 eine Stelle als Pfarrer an. Im Frühjahr 1903, George Adelgee ist 27 Jahre alt, kommt es in Great Wylie und Umgebung zu einigen merkwürdigen Vorfällen. Wie ich sehe, haben Sie auch einige Schafe auf der Koppel, Colonel Ross. Wer hütet sie? Der Junge da. Heda! Ja, Sir? Sag mal, ist in letzter Zeit irgendetwas schiefgegangen mit deinen Schafen? Das Verbrechen, was Adelgee vorgeworfen wurde, klingt in heutigen Ohren erstmal nicht so furchtbar dramatisch. Es wurden Tiere verstümmelt, und zwar Nutztiere, Rinder, Pferde, was aber natürlich in dieser ländlichen Gemeinde durchaus eine gewisse Bedeutung hatte, zumal es nebenbei auch anonyme Briefe gab, in denen zum einen Adelgee selber dieser Taten bezichtigt wurde, zum anderen aber auch Adelgee als jemand dargestellt wurde, der es beabsichtige, in Zukunft nicht nur Tiere zu verstümmeln, sondern sich auch an kleine Kinder, Mädchen zu wenden. Und dementsprechend schien es so zu sein, dass da wirklich ein Handlungsbedarf bestand und menschliche Leben in Gefahr waren. Immer wieder werden mitten in der Nacht Pferde, Kühe und Schafe auf bestialische Weise aufgeschlitzt. George Adelgee, der als Anwalt in Birmingham arbeitet, wohnt nach wie vor bei seinen Eltern im Pfarrhaus in Great Wylie. Als die Taten sich mehrten und auch einmal ein Pferd in der Nähe des Pfarrhauses von Wylie verstümmelt wurde, ist die Polizei eingeschritten und hat, nachdem sie schon vorher eine Zeit lang das Anwesen beobachtet hatte, eine Hausdurchsuchung vorgenommen und dabei einige Gegenstände sichergestellt, die sie für Beweismittel in dieser Sache hielten, unter anderem eine fleckige Rasierklinge, einen angeblich feuchten Mantel, an dem angeblich Pferdehaar zu finden sei und lauter solche Gegenstände, schmutzige Schuhe, die alle irgendwie ihrer Meinung nach darauf hindeuteten, dass Adelgee der Täter sein musste. George Adelgee wird in seinem Büro verhaftet, vor Gericht gestellt und zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Alibi, das er für die Tatzeit hatte, galt für die Polizei auch nichts, da das Alibi aus seinem Vater bestand. Der Vater behauptete, dass Adelgee in seinem eigenen Zimmer geschlafen habe zusammen mit dem Vater. Das heißt, er hätte mitbekommen, wenn Adelgee das Zimmer verlassen hätte. Aber der Polizei schien das mehr eine unglaubwürdige Zeugenaussage, weil der Vater natürlich seinen Sohn schützen wolle. Auch als George Adelgee längst im Gefängnis sitzt, gehen die Gräueltaten weiter. Innerhalb von 6 Monaten werden 5 Pferde, 2 Schafe und 1 Lamm jeweils nachts brutal abgeschlachtet. Als vermeintlicher Verursacher dieser Taten wird ein Grubenarbeiter überführt und zu 3 Jahren Haft verurteilt. Anschließend hören die Tiermorde schlagartig auf. Dennoch bleibt George Adelgee weiter im Gefängnis. Die Polizei vermutet, dass Adelgee Kopf einer Bande gewesen ist. Allen voran scheint der leitende Ermittler Captain Anson rassistische Motive gehabt zu haben, ohne dass man ihm das wirklich jetzt im Detail nachweisen konnte. Aber für ihn scheint es so gewesen zu sein, dass kein anderer in Frage kam und deswegen in keine andere Richtung weiter ermittelt werden musste. Ein Kollege und guter Freund George Adelgees versucht, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Eine öffentliche Petition wird von mehr als 10.000 Personen unterschrieben und zeigt Wirkung. Adelgee hat insgesamt 3 seiner 7 Jahre im Gefängnis abgesessen. Da wird er plötzlich, ohne Angabe von Gründen, freigelassen. Als Anwalt weiterarbeiten darf er allerdings nicht. Für ihn ist damit der Zeitpunkt gekommen, sich hilfesuchend an Sir Arthur Conan Doyle zu wenden. Conan Doyle war eben nicht ein Schriftsteller, der alle paar Jahre einen Roman vorlegte oder Zeitschriftengeschichten veröffentlichte, sondern er war ein Mann, der ständig in allen möglichen Angelegenheiten Leserbriefe verfasste. Es gab so viele verschiedene Fälle, wo er sich durch Artikel, Leserbriefe und auch durch Eingaben ans Parlament, an das Ministerium für dieses oder jenes eben so engagiert hat, dass er schon als einer galt, zu dem man gehen konnte, wenn man ein Problem hatte. Conan Doyle wurde grundsätzlich sehr häufig um Rat gebeten und das lag vor allen Dingen natürlich daran, dass er mit Sherlock Holmes den Meisterdetektiv erfunden hatte und viele seiner Leser offenbar der Meinung waren, dass Conan Doyle selber so eine Art Sherlock Holmes sei, der eben knifflige Fälle aufklären könne. Das hat Conan Doyle selber immer wieder in Interviews bestritten, hat auch eben betont, dass er ja in seinen Geschichten nur Kriminalfälle aufklärt, die er sich vorher selber gestellt hat. Es gab also seiner Meinung nach keinen Grund, ihm da irgendwelche besonderen Fähigkeiten zuzutrauen. Der Conan Doyle-Biograf Daniel Stashower schreibt: Sein Aussehen täuschte. Hinter dem gemütlichen, schläfrigen Auftreten verbarg sich ein Mann mit festen Überzeugungen, von denen manche absurd, aber alle tief verwurzelt waren. Conan Doyles Leben hatte aus lauter erbittert ausgefochtenen Kreuzzügen bestanden, von denen der Spiritismus der letzte war. 1890 warnte er vor einer unzureichend erprobten Tuberkulosebehandlung. 1902 verteidigte er die englische Regierung gegen Vorwürfe von Fehlverhalten im Burenkrieg. 1906 setzte er sich für die Reform des Scheidungsrechts ein. 1909 erhob er seine Stimme gegen Gräueltaten im Kongo. In jedem dieser Fälle kämpfte er geschickt und einfallsreich für seine Sache und führte alle aus seiner Berühmtheit und Redegewandtheit erwachsenden Vorteile ins Feld. Viele seiner Anliegen waren unpopulär, aber sein persönliches Ehrgefühl war Conan Doyle stets wichtiger als die öffentliche Meinung. Er schien uns, schrieb seine Tochter Jean einmal, wie die Verkörperung jener Ritterlichkeit aus den Geschichten von König Arthurs Tafelrunde. Also zunächst einmal muss man sagen, dass für Conan Doyle dieser Fall nicht nur wegen der Person Adelgees eine Bedeutung hatte, sondern er sah das britische Recht beschmutzt. Er war der Meinung, dass das dem Ansehen Englands in der Welt und dem Ansehen eines jeden Engländers schade. Und das war etwas, wo er eben aufgrund seines ausgeprägten Ehrgefühls stets das Gefühl hatte, eben gegen einschreiten zu müssen. George Adelgee wird in Briefen ganz offen dieser Verbrechen bezichtigt und dennoch stellt die Polizei die Theorie auf, dass er sie selbst geschrieben hat. Adelgee hat alles unternommen, was in seiner Macht stand, um seine Unschuld zu beweisen. In der Presse setzte er eine Belohnung von 25 Pfund aus, eine Belohnung, so die Theorie der Polizei, für seine eigene Ergreifung. Er zeigte der Polizei die Drohbriefe, die er erhalten hatte, und er machte den sehr vernünftigen Vorschlag, Spürhunde einzusetzen. Es ist kaum zu fassen, dass die Voreingenommenheit der Polizeibeamten inzwischen einen Punkt erreicht haben sollte, wo sie die Fakten als ihm belastend einstuften, so als wolle er sich ihr Vertrauen erschleichen, um so herauszufinden, welche Maßnahmen ergriffen würden, um den Täter zu fassen. Offenbar hat dieser Fall Conan Doyle so sehr gereizt, dass er seine bisherigen Behauptungen, er sei nicht Sherlock Holmes und könne überhaupt nicht Kriminalfälle aufklären, einigermaßen über Bord geworfen hat und es tatsächlich versucht hat. Also er ist wirklich vor Ort gewesen, er hat sich das Gelände angesehen, auf dem die Verstümmelungen stattfanden. Ja, wenn unsere Vermutung zutrifft, ist das Pferd durch diese Mulde getrabt und hier werden wir zunächst einmal nach Spuren suchen. Hat versucht, den Weg zurückzulegen, den Adelgee angeblich in der Nacht, in der das eine Pony verstümmelt wurde, zurückgelegt haben soll und festgestellt, dass man dafür schon bei Tageslicht ja einige Kraft braucht, um überhaupt die Hecken zu überwinden, die dort wachsen und sich zurechtzufinden. Dass Conan Doyle gut 15 Jahre zuvor kurz als Augenarzt gearbeitet hat, kommt ihm jetzt zugute. Schon nach seiner ersten persönlichen Begegnung mit Adelgee ist er davon überzeugt, dass der Parse unschuldig sein muss. Conan Doyle stellte sofort fest, dass Adelgee wegen eines Augenleidens extrem kurzsichtig war und eine Krümmung der Hornhaut hatte, die es als sehr unwahrscheinlich erschienen ließen, dass er in der Mitte der Nacht irgendwelche Verstümmelungen in unwegsamem Gelände ohne Beleuchtung und so weiter hätte begehen können. Und er hat ihn gefragt, ob denn damals zu seiner Verteidigung auch eben sein Augenleiden vorgebracht worden wäre, was aber nicht der Fall war, weil der Anwalt von Adelgi zu diesem Zeitpunkt eigentlich davon ausgegangen war, dass die Sache ohnehin so albern wäre, dass da überhaupt keine große Verteidigung nötig sei. Aber das hatte sich nun als Irrtum herausgestellt und dementsprechend gab es halt kein Gutachten, das bewiesen hätte, dass Adelgi aufgrund seines Augenleidens dazu nicht in der Lage gewesen wäre, die Taten zu begehen. Conan Doyle wollte aber auf jeden Fall eine zweite Meinung hören und hat Adelgi dann zu einem renommierten Kollegen geschickt, der ein Gutachten angefertigt hat, das seine Ansicht bestätigte, dass Adelgi zu diesen Taten kaum fähig gewesen sein konnte. Dieser hoffnungslos schlechte Zustand, bei dem im Freien auch die stärkste Brille nicht viel nützte, ließ seine Augen hervortreten und gab ihm einen starren Blick. Das zusammen mit seiner Hautfarbe musste dazu geführt haben, dass die Einwohner dieses englischen Dorfes ihn für einen sehr seltsamen Mann hielten, und es war nur ganz natürlich, dass sie ihn mit einem seltsamen Vorfall in Verbindung brachten. In diesem einen physischen Defekt lagen sowohl die moralische Gewissheit, dass er unschuldig war, als auch der Grund, warum man ihn zum Sündenbock gemacht hatte. Conan Doyle nimmt das Belastungsmaterial unter die Lupe, das die Polizei einst im Pfarrhaus sichergestellt hat und das vor Gericht gegen Adelgi vorgebracht worden ist. Unter anderem handelt es sich um eine blutbefleckte Rasierklinge sowie um einen Mantel, an dem sich Pferdehaare befinden. Der Fleck auf der Rasierklinge stellte sich als Rostfleck heraus. Die Haare, die am Mantel waren, konnten durchaus erst später rangekommen sein. Die Familie hatte immer bestritten, dass das Pferdehaare seien. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dieser Mantel in einem Beutel transportiert wurde, in dem vorher Pferdehaare transportiert worden waren. Insofern war es überhaupt kein Wunder, dass an dem Mantel Pferdehaare waren. Und so stellte sich dann halt heraus, dass im Grunde genommen die meisten, oder wenn nicht alle, dieser Indizien vollkommen nebensächlich waren. Nicht zuletzt aufgrund Conan Doyles Nachforschungen wird von offizieller Seite eine Untersuchungskommission eingesetzt. Diese kommt zu einem merkwürdigen Schluss. Einerseits sei Adelgi tatsächlich unschuldig an den Verstümmelungen, heißt es. Doch habe er die anonymen Briefe, die im Umfeld der Taten aufgetaucht sind, selbst verfasst. Aus welchem Grund auch immer. Adelgi wird demnach zwar gestattet, wieder als Anwalt zu arbeiten, eine finanzielle Entschädigung für 3 Jahre Haft bekommt er aber nicht. Conan Doyle schreibt an seine Mutter: Ich habe meine gesamte Energie darauf verschwendet, die wahren Übeltäter zu fassen und bloßzustellen. Ich habe schon sehr viel Belastungsmaterial zusammengetragen und führe parallel 5 verschiedene Untersuchungen durch, in der Hoffnung, die Beweislage absolut überzeugend zu gestalten. Da hat ihm geholfen, dass er selber, während er diese Ermittlung angestellt hat, ebenfalls anonyme Briefe bekommen hat. Da stellte sich die Polizei wiederum auf den Standpunkt, die müssten wieder von Adelgi selbst geschrieben worden sein. Conan Doyle hat aber aus diesen Briefen doch einige Hinweise entnommen bezüglich bestimmter ehemaliger Lehrer und Mitschüler, dass die Täter vermutlich im Umfeld von Adelgis Schulkameraden oder zumindest in gleichaltrigen Kreisen zu suchen gewesen sein könnten und ist dabei auf eine Familie namens Sharp gestoßen. Ein Ortsansässiger lenkt Conan Doyles Aufmerksamkeit auf einen der 3 Söhne der Sharps. Er heißt Royden. Royden Sharp, so sagt der Mann aus, besitze eine sogenannte Pferdelanze. Insgeheim soll er sogar damit geprahlt haben, dass es sich dabei um jene Waffe handelt, mit der seinerzeit die Tiere verstümmelt worden sind. Conan Doyle untersucht Sharps persönliche Vergangenheit bis ins kleinste Detail. Nach zahlreichen Gesprächen mit Sharps ehemaligen Lehrern, Arbeitgebern und Nachbarn beginnt sich das Bild zu verdichten. Fälschungen, die im Zusammenhang mit den anonymen Briefen eine Rolle spielten, waren Sharp schon als Schuljunge vertraut. Damals fälschte er wegen Schwänzens wiederholt Briefe und Unterschriften. Nachdem er von der Schule gewiesen worden war, wurde Royden Sharp zu einem Schlachter in die Lehre geschickt. So lernte er, ein Messer an Tieren zu gebrauchen. Am 30. Dezember 1902 stach Sharp von Liverpool aus in See. Er fuhr als Schiffsjunge. Als er abgereist war, hörte der Spuk mit den Briefen und den üblen Scherzen, der den ganzen Bezirk in Atem gehalten hatte, schlagartig auf. Er fing erst wieder an, als Sharp 1903 zurückkam. Wie ein Spürhund auf einer besonders aufregenden Fährte kommst du mir vor, Holmes. Ein völlig anderer Mensch als heute Morgen. Ja, das ist doch genau das Richtige für mich. Vielversprechende Möglichkeiten. Ich verstehe noch überhaupt nichts. Das macht nichts, mein lieber Watson. Des Rätsels Lösung liegt auch für mich noch im Dunkeln. Aber ich habe eine Idee, die uns ein ganzes Stück weiterhelfen könnte. Und jetzt komme ich zu einem Stück Beweismaterial, das ich für sehr wichtig halte. Was die anonymen Briefe betrifft, ist es, wie ich finde, entscheidend. Einige Zeit nach George Adelgees Verhaftung begann wieder eine Serie anonymer Briefe. Diese Briefe, von denen ich viele gesehen habe, sind alle in derselben Handschrift geschrieben. Sie enthalten einige charakteristische Züge der Handschrift Royden Sharps. Besonders ein R, das fast wie ein X aussieht, manchmal so ausgeprägt, dass man es tatsächlich nur als ein X lesen kann. Diese Eigenheit wies schon die Handschrift des Schülers Royden Sharp auf. Dies scheint mir an sich schon ein komplexer Fall zu sein, und wenn ich, ein Fremder in dieser Gegend, so viel Beweismaterial zusammentragen konnte, kann ich nicht daran zweifeln, dass nach Sharps Verhaftung neues Beweismaterial zutage gefördert werden wird. So sehr sich der Privatdetektiv Arthur Conan Doyle auch ins Zeug legt, den Justizbehörden erscheinen seine gesammelten Erkenntnisse nicht ausreichend, um das Verfahren noch einmal von vorne aufzurollen. Lange Zeit, sich darüber zu ärgern, bleibt Conan Doyle aber nicht, denn der nächste Kriminalfall wartet schon auf ihn. Ortstermin in Edinburgh. Am Parliament Square befindet sich der High Court, das höchste Kriminalgericht Schottlands. Errichtet worden ist das imposante, mit Rundsäulen verzierte Gebäude aus grauem Sandstein in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Well, we're standing outside the courtroom where Oscar Slater stood trial in May 1909. Hier fand im Mai 1909 die Gerichtsverhandlung gegen Oscar Slater statt. Der Prozess war eine Schande, weil er praktisch jedes Prinzip der britischen Rechtsprechung verletzt hat. Slater ist für schuldig befunden und zum Tode verurteilt worden. Später hat man das Urteil auf lebenslänglich herabgestuft und Slater kam ins Gefängnis nach Peterhead im Nordosten Schottlands. Thomas Tochel, ein schottischer Historiker und Buchautor, der auch gut Deutsch spricht, hat den Fall Oscar Slater ausführlich recherchiert. Damals, vor 100 Jahren, sorgte der Prozess gegen Slater weltweit für Aufsehen. Unter anderem deshalb, weil Arthur Conan Doyle darin verwickelt war. Alles beginnt kurz vor Weihnachten des Jahres 1908 in Glasgow. Im Polizeibericht, veröffentlicht um 21.40 Uhr am Abend des 21. Dezember, heißt es: Zwischen 7 und 10 nach 7 Uhr heute Abend wurde die 82-jährige Marion Gilchrist in ihrer Wohnung Queen's Terrace No. 15 ermordet. Der Täter ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und glatt rasiert. Er trug einen grauen Mantel und eine dunkle Mütze. Es scheint sich um einen Raubmord gehandelt zu haben, da im Schlafzimmer des Opfers mehrere offene Schachteln gefunden wurden. Vermisst wird unter anderem eine mit Diamanten besetzte Brosche. Bis jetzt gibt es vom Mörder noch keine Spur. Seine Kleidung dürfte Blutspuren aufweisen. Pfandleiher werden daher gebeten, in Bezug auf die vermisste Brosche die Augen offen zu halten. Ein paar Tage nach der Tat macht ein Zeuge die Polizei auf einen Mann namens Oscar Slater aufmerksam. Oscar Slater wurde in der Nähe von Breslau geboren im Jahr 1872. Sein Vater war jüdischer Bäcker namens Leszczyna. Slater arbeitete als junger Mann in Hamburg Und dann verließ er Deutschland, um seine Wehrpflicht zu vermeiden. Und er besuchte Frankreich, Großbritannien, Amerika und so weiter. Er adoptierte einen englischen Namen, Slater. Und da er keinen echten Beruf hatte, wurde er Kartenspieler. Und er handelte auch mit Schmuck. Und er wurde der Begleiter von Dirnen. Ja. Und er besuchte Glasgow zum zweiten Mal im Herbst 1908 mit seiner französischen Freundin. Das war Antoine. Er hatte auch dabei eine deutsche Dienerin namens Katharina Schmalz. Und er mietete eine Wohnung in der Stadtmitte in einer Gegend namens Charing Cross. Der Zeuge, der sich bei der Polizei meldet, behauptet, Slater habe ihm einen Pfandschein für eine Brosche zum Verkauf angeboten. Angeblich, weil er kurzfristig Geld für eine Schiffsfahrkarte nach New York benötigte. Slater hat die Reise über den Atlantik inzwischen angetreten. In seinem Gepäck stößt die New Yorker Polizei auf einen Pfandschein für eine diamantene Brosche. Slater beteuert, dass das Schmuckstück ihm gehört. Mit dem Mord an Marion Gilchrist will er nichts zu tun haben. Aber er erklärt sich freiwillig bereit, nach Schottland zurückzukehren, um zur Aufklärung des Falles beizutragen. Well, when he was brought back from New York, he was put through an identification period, which was a farce. Als er aus New York zurückkam, fand eine Gegenüberstellung statt, die eine Farce war. Denn zu diesem Zeitpunkt war Slaters Foto schon in allen Zeitungen erschienen. Also wusste jeder längst, wie er aussah. Hinzu kam, dass Slater in der Reihe derjenigen Männer, die in der Gegenüberstellung präsentiert wurden, optisch völlig herausstach. Insofern war es kein Wunder, dass er identifiziert wurde und wegen des Mordes an Miss Gilchrist vor Gericht kam. So it really counted for nothing, but he was identified and he was then charged officially with the murder. Die Hauptbelastungszeugin, deren Aussage Oscar Slater vor Gericht bringt, heißt Helen Lambie. Sie ist Marion Gilchrists Haushälterin gewesen. Zur Tatzeit hatte sie Miss Gilchrists Apartment kurz verlassen, um eine Zeitung zu kaufen. Als sie zurückkehrte, kam ihr aus der Wohnung ein Mann entgegen. Jetzt, bei der Gegenüberstellung, behauptet sie, in Oscar Slater diesen Mann wiederzuerkennen. Ja, das ist eine höchst undankbare Aufgabe, Watson. Ich kann die Tatsachen ausfindig machen, aber ändern kann ich sie nicht. Wenn nicht etwas ganz Neues und Unerwartetes ans Licht kommt, da weiß ich wirklich nicht, was mein Klient noch hoffen kann. Anfang Mai 1909 kommt es in Edinburgh zum Prozess. Abgesehen von Helen Lambies Aussage scheinen diverse Indizien für Slaters Unschuld zu sprechen. Sowohl seine Freundin als auch seine Haushälterin sagen aus, dass er zur Tatzeit mit ihnen zusammen zu Abend gegessen hat. Die diamantene Brosche, die er beim Pfandhaus abgegeben hatte, hat sich tatsächlich als sein rechtmäßiges Eigentum entpuppt. Auch deutet keine einzige der wenigen am Tatort gefundenen Spuren darauf hin, dass Oscar Slater tatsächlich etwas mit dem Mord an Miss Gilchrist zu tun haben könnte. The Crown also carried out a vicious attack on Slater's character. Der Staatsanwalt startete einen Generalangriff gegen Slaters Charakter. Er behauptete, Slater sei ein Zuhälter. Seine Freundin und auch seine Haushälterin Prostituierte. Darum dürfe man ihnen nicht glauben, wenn sie behaupteten, Slater habe zur Tatzeit mit ihnen zusammen zu Abend gegessen. Der Staatsanwalt sagte auch, Slater sei ein solcher Halunke, dass für ihn das Prinzip der Unschuldsvermutung nicht gelten könne. Obwohl im britischen Justizwesen dem Angeklagten die Schuld zweifelsfrei nachgewiesen werden muss, beharrte der Staatsanwalt darauf, dass Slater diese Selbstverständlichkeit für sich auf keinen Fall in Anspruch nehmen dürfe. Allein diese Aussage hätte eigentlich genügen müssen, den Prozess abzubrechen und neu aufzurollen. Stattdessen stand Slater auf und versuchte in seinem gebrochenen Englisch zu erklären, dass er nichts mit dem Fall zu tun und Miss Gilchrist überhaupt nicht gekannt habe. He certainly hadn't murdered her. My lord, I know nothing about this affair. My father and mother, they are poor old people. I came back from America the same day knowing nothing about this affair. Ich bin nach Schottland gekommen, damit mir Gerechtigkeit widerfährt. Ich habe den Namen nie gehört. Ich weiß nichts von dieser Sache. Well, we are dealing with Damals, vor 100 Jahren, war es ziemlich leicht, eine geschworene Jury von der Schuld eines Angeklagten zu überzeugen. Weil Slater vor Gericht als Zuhälter hingestellt wurde und weil die Presse im Vorfeld der Verhandlung immer wieder auf seinen angeblich verdorbenen Charakter hingewiesen hatte, glaubten die meisten Juroren, dass er tatsächlich zu einem Mord fähig gewesen wäre. Damals war die Hörigkeit gegenüber den staatlichen Autoritäten weitaus höher als heutzutage. Darum hat sich damals im Gerichtssaal niemand getraut, Einspruch zu erheben. And so nobody in the courtroom actually stood up and challenged the judge or whatever. Die Jury erklärt Slater mehrheitlich für schuldig. Das genügt, um ihn zum Tod durch Erhängen zu verurteilen. Anschließend aber kommt es in der Öffentlichkeit zu lautstarkem Protest. Außerhalb des Gerichtssaales kann offenbar kaum jemand verstehen, wie ein solches Urteil zustande kommen konnte. Als 20.000 Bürger eine Gnadenpetition für Slater unterzeichnen, zeigt König Edward VII. Von England ein Einsehen. Die Todesstrafe wird in lebenslange Haft umgewandelt. Oscar Slater wird ins Gefängnis nach Peterhead im Norden Schottlands gebracht. Doch damit fängt die Geschichte erst richtig an. Zumindest für Arthur Conan Doyle. Droschke. Sie ist gerade vor unser Haustür stehen geblieben. Ein Mann steigt aus. Was er wohl noch sucht um diese Zeit? Was er sucht? Uns sucht er vermutlich. Geh, mach ihm auf, mein Lieber. Ja, ja, gern. There was an Edinburgh lawyer called William Roughead, and he was also a very keen criminologist. And he sat. Der Mann hieß William Roughead. Er war ein Anwalt aus Edinburgh und darüber hinaus auch ein versessener Kriminologe. Roughead hatte den Prozess gegen Slater von Anfang an begleitet und war überzeugt davon, dass da einiges fürchterlich schiefgelaufen war. Darum wandte er sich an Sir Arthur Conan Doyle, weil der den Ruf hatte, unschuldigen Opfern von Justizirrtümern zu helfen. Conan Doyle machte zwar von Anfang an klar, dass er von Slater als Mensch nicht besonders viel hielt. Aber ihm war aufgrund des Materials, das Roughead ihm präsentierte, auch klar, dass Slater unschuldig sein musste. Darum hat er alles unternommen, ihn frei zu bekommen. Slater was a victim of such a miscarriage of justice, so he devoted his time to freeing him. Wie bereits im Fall Adelgee vertieft sich Conan Doyle auch diesmal zunächst in die Prozessakten. The Crown presented practically no serious forensic evidence. Der Staatsanwalt hatte praktisch keinen einzigen überzeugenden gerichtsmedizinischen Nachweis erbringen können. Stattdessen hatte er sich auf zweifelhafte Augenzeugenaussagen berufen und war über den angeblich verdorbenen Charakter des Angeklagten hergezogen. Der erste Arzt, der am Tatort erschienen war, war der Meinung, Miss Gilchrist sei mit einem Stuhl erschlagen worden. Seitdem hatte man nie wieder etwas von ihm gehört. Sehr ungewöhnlich. Denn normalerweise wird ein solcher Mediziner gebeten, vor Gericht auszusagen. Stattdessen behauptete der Staatsanwalt, das Opfer sei mit einem kleinen Hammer getötet worden, den man in Slaters Koffer gefunden hatte. Dabei deuten die schweren Wunden an Miss Gilchrists Kopf darauf hin, dass die Tatwaffe weitaus schwerer gewesen sein muss. Zum Beispiel ein Stuhl. Die Frage ist auch, wie Slater überhaupt in die Wohnung gekommen sein soll. Miss Gilchrist hatte sie wie eine Festung abgesichert. Und nie im Leben hätte sie einem Unbekannten die Tür geöffnet. Trotzdem muss der Mörder irgendwie hineingekommen sein. Die Erkenntnisse, die Conan Doyle aus der Lektüre der Prozessakten gewinnt, fasst er in einem Schreiben an seine Mutter zusammen. Slater ist genauso unschuldig wie du oder ich. Darum müssen wir alles tun, was wir können, um ihn aus dem Gefängnis herauszuholen. Du musst dir die Fakten noch einmal neu vor Augen führen. Bislang gibt es keinerlei Beweis dafür, dass es zwischen ihm und der älteren Dame und deren Hausmädchen jemals irgendeine Verbindung gegeben hat. Er hätte von ihrer Existenz überhaupt nichts wissen können. Watson, ich glaube, wir werden es schaffen. Ich gehe jetzt, um noch eine kleine Erkundigung einzuziehen. Keine Sorge, etwas Wichtiges werde ich natürlich ohne meinen bewährten Freund und Biografen nicht unternehmen. Bleib schön hier. Höchstwahrscheinlich bin ich in 1-2 Stunden wieder zurück. Nach und nach zerpflückt Conan Doyle all jene Indizien, die die Staatsanwaltschaft ein Jahr zuvor im Prozess gegen Oscar Slater vorgebracht hat. Das Ergebnis ist ein Buch mit dem Titel »Der Fall Oscar Slater«. Es sah zunächst so aus, als sei Slaters Abreise nach Amerika sehr überstürzt erfolgt, wie die Flucht eines schuldigen Mannes. Dabei stellte sich schnell heraus, dass das ganz und gar nicht der Fall war. In den Clubs, in denen er sich aufhielt, war schon Wochen zuvor bekannt, dass er aus geschäftlichen Gründen in die USA reisen wollte. Slater trug einen hellen Mantel bei sich. Wenn er die unbekannte Tatwaffe, mit der Miss Gilchrists Kopf zertrümmert wurde, bei sich getragen hätte, dann hätte er sie wohl nur im Mantel verstecken können. In diesem Fall hätte Slaters Mantel auf jeden Fall Blutspuren aufweisen müssen. Das war aber nicht der Fall. Es trifft zu, dass in Slaters Koffer ein kleiner Hammer gefunden wurde. Dieser ist aber derart klein und leicht, dass man damit nie und nimmer solch schwere Kopfverletzungen hätte hervorrufen können, wie es bei Miss Gilchrist der Fall gewesen ist. Auch konnten an dem Hammer nicht die geringsten Spuren von Blut nachgewiesen werden. Die Justizbehörden erklären sich dazu bereit, eine Anhörung durchzuführen. Es soll untersucht werden, ob ausreichend neue Erkenntnisse vorliegen, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens rechtfertigen. Doch die Anhörung findet hinter verschlossenen Türen statt. Nach 3 Monaten kommt der Vorsitzende der Kommission zu der Entscheidung, dass Oscar Slater weiter in Haft bleiben muss. Für Arthur Conan Doyle ist das ein schwerer persönlicher Rückschlag. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen kann, etwa 15 Jahre später wird ihn der Fall erneut beschäftigen. Ich befasse mich ein bisschen mit dem Okkulten. Mrs. Mortimer hat starke medial-mystische Fähigkeiten. Sie findet in den alten Höhlen am Moor besondere Inspirationen für psychische Phänomene. Sehr interessant. Haben Sie mal versucht, mit meinem toten Onkel zu sprechen? Oh ja, bei etlichen Gelegenheiten. Aber leider ohne Erfolg. Bis der Fall Oscar Slater noch einmal aufgerollt werden wird, bleibt Arthur Conan Doyle ausreichend Zeit, sich mit Elan auf ein Thema zu stürzen, das ihn schon seit längerem beschäftigt. Die Erforschung spiritistischer Phänomene. Je älter er wurde, desto mehr hat er sich dafür eingesetzt. Er hat seine schriftstellerischen Arbeiten auf ein Minimum reduziert. Er hat kaum noch Romane verfasst, sondern sich fast vollständig eben dieser Sache verschrieben. Und das hat er auf vielfältigste Weise getan, indem er Artikel geschrieben hat, indem er weitere Seancen besucht hat, um eben auch tatsächlich Kontakt zu Verstorbenen herzustellen. Er hat sehr viele Vorträge gehalten, nicht nur in England, sondern auch im Ausland, unter anderem in Amerika mehrfach, in Australien sogar, in Südafrika und hat überall dort, wo er war, eben für den Spiritismus geworben. Und wurde von der Presse damals als eine Art heiliger Paulus des Spiritismus, also eben ein bedeutender Missionar des Spiritismus, bezeichnet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden spiritistische und okkulte Theorien nur von wenigen Menschen als völlige Spinnerei abgetan. Viele, die im Ersten Weltkrieg Angehörige verloren haben, würden nur zu gerne wissen, was aus diesen geworden ist. Doch je länger die Sache voranschritt und je fanatischer Conan Doyle in seiner Haltung wurde, desto schwieriger wurde es für ihn, größere Massen zu überzeugen. Am Anfang hat man noch versucht, ja, etwas verständnisvoll damit umzugehen, aber je länger die Zeit voranschritt und je fanatischer Conan Doyle wurde, desto unverständiger wurde man und ist relativ hart dann auch mit ihm ins Gericht gegangen. Er wurde letztlich dann als verrückt gewordener alter Mann betrachtet, der es irgendwie zu weit getrieben hatte. Und man muss ehrlich sein, Conan Doyle hat wenig getan, um solche Ansichten zu zerstreuen. Er hat Fotografien, in denen ganz offenkundig Papierfiguren zu sehen sind, für echte Feenfotografien gehalten. Er hat immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Spiritismus als wahr und echt behauptet und sich mit jedem angelegt, der auch nur wagte, das zu bezweifeln. Insofern hat er sich da selber keinen Gefallen mitgetan. Was er aber vermieden hat, und das sind ihm vor allen Dingen bis heute die Sherlock Holmes-Fans sehr dankbar, er hat es vermieden, seine Figur Sherlock Holmes zum Spiritisten zu machen. Und das ist ja auch das große Rätsel, das Conan Doyle allen seinen Biografen aufgegeben hat, wie jemand, der die rationale Denkmaschine Sherlock Holmes erfinden konnte, selber dann solchen irrationalen Gedanken anhängen konnte. Für Conan Doyle war das, glaube ich, nie ein Widerspruch, aber es ist schon bezeichnend, dass er sich eben doch davor gescheut hat, Sherlock Holmes selber zum Spiritisten zu machen, anders als er das mit anderen Figuren gemacht hat. Sein Professor Challenger, den man aus dem Roman Die vergessene Welt kennt, wird in einem späteren Roman tatsächlich nach langem zähem Ringen zum Spiritismus bekehrt, und man möchte sich nicht vorstellen, was die Leser gedacht hätten, wenn das gleiche Schicksal auch Sherlock Holmes widerfahren wäre. Ich hoffe, ich bin pünktlich, Mr. Holmes. Auf die Sekunde. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Sehr erfreut. Guten Morgen. Wollen Sie hier Platz nehmen? Danke. Sein ausgeprägter Hang zum Spiritismus hindert Conan Doyle nicht daran, sich eines Tages wieder einem eher irdischen Problem zuzuwenden, dem Fall Oscar Slater. Bei Conan Doyle meldet sich ein Mann namens William Park. Park hat sich die ganzen Jahre über intensiv mit dem Fall Slater beschäftigt. Auch hat er auf eigene Faust recherchiert. Unter anderem hat Park herausgefunden, was eine Augenzeugin bei der Anhörung 10 Jahre zuvor hinter verschlossenen Türen ausgesagt hat. Noch einmal der schottische Autor Thomas Tochill. The most serious allegation of all was that Helen Lambie, the maid, had told him. Die stärkste Anschuldigung, die sie vorbrachte, war, dass Helen Lambie, Miss Gilchrists Haushälterin, in dem Mann, der ihr kurz nach der Tat aus der Wohnung entgegengekommen war, Dr. Francis Charteris erkannt hatte. Vor Gericht hatte sie dagegen behauptet, es sei Slater gewesen. Damit war klar, dass Slater unschuldig war. William Park hat sogar ein komplettes Buchmanuskript verfasst, in dem er dieses und auch noch andere brisante Details ans Tageslicht bringt. Conan Doyle, der inzwischen einen eigenen Verlag für spiritistische Literatur gegründet hat, bietet Park an, das Buch in Eigenregie zu veröffentlichen. Weil ihm der Fall Slater nach wie vor stark am Herzen liegt, schreibt er selbst dazu das Vorwort. Dann, plötzlich, geht alles sehr schnell. Nach über 18 Jahren Haft wird Oscar Slater am 14. November 1927 begnadigt. Offiziell wird behauptet, er habe lange genug im Gefängnis gesessen. Darüber, dass er unschuldig dort gelandet sein könnte, fällt zunächst kein Wort. Lieber Mr. Oscar Slater, ich möchte Ihnen hiermit in meinem und im Namen meiner Frau mitteilen, wie sehr es uns geschmerzt hat, die unglaubliche Ungerechtigkeit mit anzusehen, unter der Sie in den Händen unserer Justiz zu leiden gehabt haben. Der einzige Trost, der Ihnen bleiben könnte, ist, dass Ihr Schicksal hoffentlich dazu führen wird, dass anderen Menschen Ähnliches in Zukunft erspart bleibt. Wir sind nach wie vor der Hoffnung, eine Untersuchung in Bezug auf diese offensichtlichen Unzulänglichkeiten in die Wege leiten zu können. Auf diese Weise werden Sie am Ende, so hoffe ich, zumindest eine finanzielle Entschädigung für die erlittenen Qualen erhalten. Ihr Ergebener Arthur Conan Doyle. Herein. Die Post, Sir. Legen Sie sie da drüben hin, Mrs. Hudson. Einen Moment. Ja, Sir. Vielleicht ist da etwas, das... Ja, tatsächlich. Vielen Dank, Mrs. Hudson. Bitte sehr, Mr. Holmes. Von wem, Holmes? Sir Arthur Conan Doyle, Sie Brecher meiner Ketten, Sie Liebhaber der Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Güte, die Sie mir entgegengebracht haben. Mein Herz zerbricht fast vor Liebe und Dankbarkeit, die ich für Sie und Ihre liebe Gattin Lady Conan Doyle empfinde, und für all die anderen aufrechten Männer und Frauen, die alleine aus Gründen der Gerechtigkeit mir, einem Außenseiter, geholfen haben. Bis ans Ende meiner Tage werde ich Sie und Ihre Gattin lieben und verehren, mein lieber, lieber Conan Doyle. Angesichts dieser grenzenlosen Liebe für Sie beide verbleibe ich ganz einfach als Ihr Oscar Slater. Warum war ausgerechnet Oscar Slater so prädestiniert dafür, als Sündenbock für den Mord an Marion Gilchrist herhalten zu müssen? He was a Jew. Er war Jude und dazu auch noch ein deutscher Jude. Er sprach mit starkem deutschem Akzent und das ein paar Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Das war ein absoluter Negativpunkt. Hinzu kam, dass er nicht gerade den besten Ruf hatte. Wäre er ein verheirateter Mann gewesen, der sich um seine Familie kümmerte, wäre das etwas anderes gewesen. Aber zu jener Zeit galt jemand wie Slater als unzuverlässiger Zeitgenosse. Er war ein professioneller Spieler und gab sich mit Prostituierten ab. Dadurch war er im konservativen Schottland alles andere als angesehen. Und all das wurde vom Staatsanwalt ganz bewusst gegen ihn vorgebracht. Die Justizbehörden gestehen Slater 6.000 britische Pfund Entschädigung zu. Conan Doyle bittet seinen Schützling, ihm aus dieser Summe jene Kosten zu erstatten, die er selbst zuvor für eigene Recherchen und Gerichtsgebühren ausgelegt hat. Doch Slater weigert sich. Wütend schreibt Conan Doyle ihm daraufhin einen Brief. Anscheinend sind Sie von allen guten Geistern verlassen worden. Falls Sie für Ihre Taten dennoch in vollem Maße selbst verantwortlich sein sollten, dann handelt es sich bei Ihnen nicht nur um die undankbarste Person, der ich jemals begegnet bin, sondern auch um die dümmste. Jetzt, da ich Sie kennengelernt habe, habe ich an einer weiteren Korrespondenz mit Ihnen keinerlei Interesse mehr. Bitte seien Sie dennoch versichert, dass Sie für all Ihre Schulden persönlich verantwortlich bleiben und dass Sie diese nicht einfach auf andere werden abschieben können. Für Conan Doyle hat sich der Fall Oscar Slater damit endgültig erledigt. Wesentlich freundlicher gestaltet sich dagegen das Verhältnis des Autors zu seinem anderen Klienten, zu George Adelgee. Noch einmal Michael Ross. Sir Arthur Conan Doyle ist am 7. Juli 1930 gestorben. Im Kreise seiner Familie, er war vorher kurz schwer krank gewesen und sein Tod hat sehr viel Aufsehen erregt in aller Welt. Allerdings nicht so viel Trauer, wie man vielleicht vermutet hätte, da er als einer der führenden Spiritisten seiner Zeit vor allen Dingen solche Freunde hatte, die eben glaubten, dass er eben nicht gestorben, sondern nur hinübergegangen sei in das nächste Leben, in das Jenseits und von dort aus seinen Feldzug für den Spiritismus würde fortsetzen können. Aus diesem Grund wurde einige Tage nach Conan Doyles Tod eine große Gedenkfeier veranstaltet in der Royal Albert Hall in London, eine der größten Veranstaltungshallen, die es damals gab. Und die Berichte beschreiben, dass die Halle also wirklich vollkommen bis auf den letzten Platz und darüber hinaus gefüllt gewesen sei von Freunden, Verehrern Conan Doyles, die ihm eben die Reverenz erweisen wollten. Das Programm dieser Veranstaltung war allerdings wieder ein stark spiritistisch geprägtes. Es wurden Lieder gesungen und Vorträge oder Gebete gehalten, in denen Conan Doyle geehrt wurde. Aber es trat eben unter anderem auch ein Medium auf, das Conan Doyle sehr geschätzt hatte und die zunächst einmal versucht hat, Kontakt mit verstorbenen Bekannten oder Verwandten von Leuten aus dem Publikum aufzunehmen. Und am Schluss dieser Veranstaltung, nachdem sie also eine Zeit lang von diesen spiritistischen Nachrichten gesprochen hatte und sich die Versammlung fast aufzulösen begann, behauptete sie auch, Conan Doyle in dieser Halle zu sehen und von ihm eine Nachricht bekommen zu haben, die allerdings dann exklusiv für seine Frau war. Unter den vielen Gästen, die an diesem Tag in der Royal Albert Hall waren, war auch George Adelgee. Arthur Conan Doyle ist im Juli 1930 gestorben. Zumindest seine berühmte Romanfigur aber lebt bis heute weiter. Nicht nur in den Kurzgeschichten und Romanen, sondern auch in weltweiten Fanclubs. Es gibt weltweit eine kaum zu übersehene Zahl von Sherlock-Holmes-Gesellschaften, deren älteste die Sherlock Holmes Society of London und die Baker Street Irregulars in New York sind. Das sind allerdings keine Gesellschaften, in denen die Mitglieder ständig als Sherlock Holmes verkleidet durch die Gegend laufen und nach Indizien suchen oder Kriminalfälle lösen wollen, sondern man beschäftigt sich da im Sinne einer literarischen Gesellschaft eben mit den Sherlock Holmes-Werken auf pseudowissenschaftlicher Art. Die Grundidee, die all diesen Gesellschaften zugrunde liegt, ist nämlich die, dass es Sherlock Holmes und Dr. Watson wirklich gegeben hat. Conan Doyle war bestenfalls der literarische Agent von Dr. Watson, der dafür gesorgt hat, dass dessen Aufzeichnungen über Holmes' Fälle veröffentlicht werden. Und wenn man mit dieser Prämisse an die Geschichten herangeht, stellt man fest, dass die Geschichten voller Ungereimtheiten sind. Das vielleicht berühmteste Beispiel betrifft die Kriegsverletzung von Dr. Watson, die er sich im Afghanistan-Feldzug in den 1870er Jahren zugezogen hat, die im ersten Sherlock Holmes-Roman als Schulterverletzung bezeichnet wird und er hält dann entsprechend auch seinen Arm ein wenig seltsam und Sherlock Holmes deduziert bei ihrem ersten Kennenlernen eben, dass Watson in Afghanistan gewesen sein muss, weil er eben sich dort verletzt hat. In einem späteren Roman und auch in einigen anderen Geschichten ist diese Verletzung auf einmal im Bein und nun ist es Aufgabe des Sherlock Holmes Forschers herauszufinden, was stimmt nun wirklich, ist er nur an der Schulter, nur am Bein oder tatsächlich an allen beiden Stellen getroffen worden. Diese lange Nacht hat hoffentlich gezeigt, dass es sich durchaus lohnt, in Sir Arthur Conan Doyles Leben und Werk nach mehr zu suchen als nur nach jener Stelle, an der sich Dr. Watsons Kriegsverletzung befindet. Zu behaupten, den Autor damit ein für alle Mal aus dem Schatten seiner berühmten Romanfigur herausgeholt zu haben, wäre sicherlich vermessen. Das glaubt auch der Conan Doyle-Experte Michael Ross. Wenn man Leute fragt, ob sie Sherlock Holmes kennen, werden die meisten sagen ja und die allermeisten auch wissen, wer er war und viele sich noch nicht einmal sicher sein, ob es ihn nicht wirklich gegeben hat oder ob er eine literarische Figur ist, während der Name Conan Doyle deutlich weniger bekannt ist. Das ist eine Entwicklung, die Conan Doyle selber schon vorhergesehen hat und selber erlebt hat, im Grunde genommen schon zu seinen eigenen Zeiten. Also es ist nicht selten vorgekommen, dass er Briefe bekommen hat, die an Sherlock Holmes gerichtet waren, mit der Bitte um Weiterleitung bis hin zu Leuten, die sich angeboten haben, für Sherlock Holmes die Haushälterin zu spielen. Und ihm war das eigentlich immer ziemlich unangenehm, weil er Sherlock Holmes eher als eine Randerscheinung in seinem literarischen Schaffen betrachtete. Aber es hat nichts geholfen. Warum das so war, ist kaum mit einem Satz zu beantworten. Also offenbar ist es Conan Doyle gelungen, durch die Art, wie er seine Geschichten geschrieben hat, die Form, wie er seinen Detektiv charakterisiert hat, bei vielen Leuten ein Gefühl der Nähe zu produzieren, dass sie das Gefühl hatten, ihn zu kennen, ihn zu sehen, selbst wenn es nicht illustrierte Geschichten waren, dass sie ihn eben für echt hielten. Und durch diese Fiktion, die ja zumindest innerhalb der Geschichten aufrechterhalten wird, dass Dr. Watson die Fälle schildert, war eben es vielleicht auch möglich zu glauben, dass es ihn wirklich gegeben hat. Und auf diese Weise hat er ein Eigenleben entwickelt, was dann, und das kommt, glaube ich, auch noch stark hinzu, sehr schnell eben in anderen Medien aufgegriffen wurde. Die Tatsache, dass es so viele frühe Theaterstücke, später dann Verfilmungen, Hörspiele, Fernsehproduktionen mit Sherlock Holmes gab, hat natürlich dazu geführt, dass Sherlock Holmes einfach immer im Bewusstsein der Öffentlichkeit hängen geblieben ist, während der Autor, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass seine übrigen Werke heute nicht mehr so modern wirken wie die Detektivgeschichten, einfach in Vergessenheit geraten ist. Sie hörten Watson, die Jagd beginnt. Eine lange Nacht über Arthur Conan Doyle von Christian Blaes. Es sprachen Frank Arnold, Bernhard Schütz, Thomas Holländer, Wolfgang Kondrus, Helmut Gauss. Ton Alexander Brennecke. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel.